Das Gold von Lacros. Hörspiel von Waltraud Lewin nach ihrem Roman Die Ärztin von Lacros. Erster Teil, der Fund. Sitzt du schon wieder hier, du Tölpel? Ich sitz immer noch hier, Türsteher. Mein allmächtiger Zeus, geht es nicht in deinen Schädel rein, dass seine Majestät Sesostris, der wahre und alleinige Herrscher von Lacros, solche Lümmel wie dich nicht empfängt? Ich warte. Ich bring ihm ja was. Und das ist was wert. Eine Tracht Prügel vielleicht. Wenn es was wert ist, warum behältst du's da nicht, Bruder? Weil es nur für Könige und solche Herren wertvoll ist, nicht für unser einen. Wo hast du's denn her, das Ding, das nur für Könige Wert hat? Gefunden. gefunden hat er's. Ja, da wird es allerdings ungeheuer wertvoll sein. Ein Nest Vogeleier vielleicht oder ein paar junge Eulen. Hast du's in deine Hirtentasche da? Zeig mal her. Finger weg. Schau dir. Finger weg. Es ist zu laut hier, Türsteher. Was will der Mann? Ist das der König? Nein, du Esel. Hoher Herr Glaukos, dieser unverständige Kerl lungert schon seit 2 Tagen hier herum und will angeblich was gefunden haben, was er nur dem König zeigen kann. Was ist das, was du gefunden hast? Nur dem König. Sag ihm, wer ich bin, Türsteher. Das ist der hohe Herr Glaukos, Schatzmeister des wahren und alleinigen Herrschers Sesostris von Lacros, der als einziger den Titel Freund der Majestät führen darf. Schatzmeister, Freund der Majestät. Du kannst es mir zeigen. Oder der Türsteher lässt dich von der Wache auspeitschen und dann nach Haus schicken. Wähle. Aber der muss weg. Verschwinde, Türsteher. Nun. Ja, also ich habe Steine gesucht für meine Schleuder. Ich bin nämlich ein Ziegenhirt, Herr, müssen Sie wissen. Ja, und? Und da habe ich einen Stein gefunden, der glitzert. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es Kupfer da drin in dem Stein. Und vielleicht ist da noch mehr. Geh zum König, habe ich mir gedacht. Er wird dich belohnen. Aber wenn's keiner will, gebe ich's eben meinen Kindern zum Spielen. Hast du den Stein da? In meiner Hirtentasche, hoher Herr Glaukos. Und wenn es Kupfer ist, bekomme ich dann eine Belohnung? Ja, zeig den Stein. Hier. Wer außer dir kennt die Stelle, wo dieser Stein lag? Niemand, hoher Herr, nur ich. Du könntest uns hinführen. Aber ganz gewiss, ich kenne mich aus da in den Bergen. Komm mit mir herein. Es ist kein Kupfer. Und das Land der Phäaken lag wie ein Schild auf dem Wasser. Und die Insel Lacros lag wie ein Schild auf dem Wasser. Das war Homer, meine Kleine. Und das war ich, Kreuser. Wie schön das ist. Lacros, eine große Insel und ein paar kleine. Ständig im Wind, Berge, Ziegenherden, ein paar Ölbäume, Klippen, auf denen ich gern klettere, Buchten unter dem Licht des späten Sommers. Eine Idylle, ich weiß. Na, was ist falsch daran, dass ich Lacros liebe? Nichts, meine Kleine, aber Lacros, das ist nicht nur Klippe und Ölbaum im Wind und Sonne und Licht. Es ist auch das Volk von Fischern und Bauern und seine Armut und ein höchst schwieriger König. Frag deine Mutter. Ich kann sie nicht fragen, Zoe. Sie schläft. Verleumdung. Aber im Gegensatz zu euch beiden bin ich nicht zu meinem Vergnügen auf dem Wasser unterwegs, sondern komme von einem Patienten und will zum nächsten. So müsst ihr mir schon zugestehen, dass ich hin und wieder die Augen schließe und das Plappern euch überlasse. Und wer hat recht? Zoe oder ich? beide. Welch weise Entscheidung, oh Frau Archiater, große Frau Leibarzt des Königs. Mach dich nicht lustig über mich, Freundin Archimima, große Komödiantin Zoe, sondern rudere mich, wie du versprochen hast, da drüben in die Bucht zum Haus des Fischers Kimon. Und wohin rudern wir dann? Zu meinem Haus jenseits der Klippen. Ist es dir recht? Wir können singen. Und vielleicht kommt Nikodemus heute Abend. Soll ich Nikos, den kleinen Fischer, bestellen, dass er uns auf seiner Flöte vorspielt? Nikos? Nein. Oder doch? Ach nein. Gold. Wirklich Gold? Gold, Majestät. Es besteht kein Zweifel. Die Bergbauexperten aus Alexandria stießen zunächst auf Kupfererz, ansehnliche Vorkommen. Am dritten Tag fand man die Goldader. Armdick und so beschaffen, dass man mit dem, was da unter der Erde liegt, die ganze Insel Lakros zudecken kann. Sagten das die Experten? Die Experten, Majestät. Gold. Ich kann es nicht fassen. Was ist mit dem Hirten, der es fand? Er sitzt in sicherem Gewahrsam. Niemand sonst auf der Insel kennt die Fundstelle. Gold. Vielleicht wird Lakros bald das Zünglein an der Waage sein. Hält die schwebenden Schalen der Weltpolitik im Gleichgewicht, wie? Glaukos, hey! Sieh nicht so Sauertöpfelstein. Was schlägst du als erstes vor? Wenn man behutsam mit den Schürfungen beginnt, könnten wir endlich unsere Schulden bei den ägyptischen Großbanken begleichen. Immer fein vorsichtig, Herr Schatzmeister. Nicht wahr? Nein, das sehe ich anders. Wir werden nicht behutsam mit den Schürfungen beginnen, sondern als ob uns die Furien im Nacken säßen. Alles, was Beine hat, auf Lakros in die Minen. Und unsere Schulden werden wir zunächst einmal nicht bezahlen. Im Gegenteil, wir werden neue Kredite aufnehmen. Schon um fördern zu können, müssen wir das und leben und der Welt zeigen, wer wir sind. Die Frau Archiater des Königs. Die Leibärztin Leukodris. Höchst willkommen. Ich halte diesen Weg für wenig seriös, ich weiß, Finanzminister, aber der König bin ich. Fast göttlicher, erlaube mir. Die Frau Archiater Leukodris steht vor der Tür, hast du nicht gehört? Ich denke, ihr könnt euch nicht leiden. Das weise ich zurück. Die Frau Leukodris ist mir gleichgültig. Du bist zäh, wenn es um die Gelder geht, ich weiß. Aber mein Wille wird geschehen. Wer wagt, das zu bezweifeln? Deiner Majestät zur Verfügung. Wo fehlt es dir, fast göttlicher? Du hast mich doch nicht etwa rufen lassen, um mir das ausstehende Gehalt des letzten halben Jahres zu zahlen. Ich rede nur so, weil ich Glaukos hier sehe. Als ob du mit deinem gutgehenden Sanatorium internationalen Rangs auf die paar Münzen aus meinem Schatz angewiesen wärst. Im Übrigen werde ich bald in der Lage sein, dein Gehalt zu verdoppeln. Haben wir denn einen Schatz unterm Berg entdeckt? Genau so ist es, meine Ärztin. Ich darf mich empfehlen, Majestät. Ihr mögt euch nicht, was? Das weise ich zurück. Der Herr Finanzminister ist mir vollkommen gleichgültig. Majestät, ich weiß nicht, ob die Frau Archiater mit ihren nachweislichen Verbindungen zu den negativen Elementen dieser Insel... Negative Elemente dieser Insel? Du filziger Rechenmeister, die ernähren auch dich. Falls du damit die Bauern und Fischer dieser Archipele meinst. Ihr amüsiert mich sehr, aber wir sind hier nicht auf dem Marktplatz. Du hältst den Mund, Leukodris. Und du, Schatzmeister, legst der Frau Leibarzt die Lage dar. Dann darfst du dich empfehlen, wie du ja so dringlich wünschest. Wie du befiehlst. Vor ein paar Wochen fand ein Hirt auf der Suche nach runden Steinen für seine Schleuder. Und wozu ließest du mir das alles erzählen? Was geht mich das Gold von Lakros an? Da du ja sonst keine Gelegenheit verstreichen lässt, mir Ratschläge zu erteilen. Ich erteile dem König nur Rat seine Gesundheit betreffend. Denn ich bin hier der Arzt und nicht der erste Minister. Das ist auch Glaukos nicht. Ich regiere mein Land allein. Und spare deine Ironie. Ich weiß, du willst sagen... Majestät, ein König kann nicht ohne Volk sein. Ein Volk aber sehr wohl ohne einen König. Rebellin, Nie wird es dir gelingen, deine dunkle Vergangenheit abzustreifen, die dich übers Meer brachte auf einem Floß. Für mich ist die Vergangenheit sehr hell. Du bist und bleibst ein unverschämtes Weibsbild. Was hat mich nur bewogen, mich in deine Hand zu geben? Deine Leiden, mit Verlaub, liebster und fast göttlicher Herr, dein sehr menschliches Leiden, gegen das nichts hilft als meine weltberühmte Quelle und mein weltberühmter Heilabsud. Ich könnte dich foltern lassen, bis du mir das Geheimnis deines verfluchten Absuds auf den Knien herbringst. Du könntest mich auch töten lassen, Majestät. Und hätte keinen Leibarzt mehr, ich weiß. Dickköpfige Person. Errege dich nicht, es bekommt dir nicht. Fast immer suchst du Streit, versetzt mich in Wut. Ich wollte mit dir über das Gold reden. Mit wem sollte ich sonst sprechen? Es gibt auf dieser Insel wohl einen Menschen, mit dem du sprechen könntest. Ich weiß nicht, wen du meinst. Die Archimima Zoe. Nenne diesen Namen nicht. Majestät, mach deinen Frieden mit ihr, die deiner trotz allem gedenkt, mit Schmerz und Achtung. Sie liebte dich. Und wenn Liebe vergeht, kann man niemandem einen Vorwurf machen. Schweig! Schweig davon, sage ich. Oder denkst du, du kannst mir meinen Hass und meinen Zorn so leicht abhandeln? Was hast du mir noch zu sagen? Nichts. Ich habe dir für heute nichts zu sagen, da du ohnehin nicht hören willst. Nikos, lass deine Flöte, lass deine Schilfhütte und deinen Fischerkahn. Komm mit mir zum Hafen. Warum? Warum? Unsere stille Bucht ist voller fremder Segel. Alle Stege sind besetzt. Schwere Lastgaleeren sind da. Oh, die fremdländischen Männer alle. Und schlanke Biremen und Schnellsegler, prunkend mit vergoldeten Lichtkörben und purpurner Takelage. Sie kommen von den Fürstenhöfen der Welt. Unser Lakros ist ein Welthafen geworden. Du überschlägst dich ja fast, Kräuser. Oh, es ist so aufregend. Kommst du? Nein. Warum nicht? Spielverderber, warum nicht? Weil es mich nicht interessiert und weil es nicht gut ist. Was ist daran nicht gut? Mein Vater sagt, die fremden Männer bringen das Unheil ins Land. Es sind Römer dabei. Und wo Römer sind, da gibt es bald Blut und Tränen. Ach, ich hab sie doch gesehen. Sie sahen nicht aus wie Ungeheuer. Ich sehe schon, du hast wieder deine Launen. Ach, kleine Königin, bleibe bei mir. Kräuser, komm in meine Schilfhütte. Ich spiele dir ein neues Lied. Wir reden wie einst. Ich rudere dich zu deiner Sonnenbank, wenn du willst. Da kann ich auch allein hinrudern. Jetzt will ich zum Hafen, ja? Bleib hier. Du kannst ja nachkommen. Ich denke nicht. Fast göttlicher, wahrer und alleiniger Herrscher von Lakros, vor dir im Staube liegt der außerordentliche Bevollmächtigte des Orontes, Großkönigs aller Parther. Mein Herr, der groß und strahlend ist und die Meere beherrscht, entsendet mich zu dir, um dir seine Freundschaft und brüderliche Hochachtung zu versichern. Unsere gewaltige Flotte, die, wie du weißt, den Osten beherrscht, ist bereit, um dieser Freundschaft willen, zu deinem Schutz sowohl gegen die Piraten des Mittelmeeres als auch gegen alle anderen ausländischen Bedrohungen, etwa von Ägypten und Rom anzutreten. So spricht Machon. Fast göttlicher, wahrer und alleiniger Herrscher von Lakros, ich heiße Eumäos und führe den Titel eines wahren Freundes der ewig lebenden Isis Kleopatra von Ober- und Unterägypten. Meine Königin versichert dich ihrer Freundschaft und schwesterlichen Wertschätzung und ist bereit, ein Bündnis mit dir einzugehen, wie immer du es wünschest. Ihre mächtige Flotte, die den Osten beherrscht, wird jederzeit dir zur Verfügung stehen und sei es nun Lakros gegen die Piraten des Mittelmeeres zu schützen oder gegen andere gemeinsame Feinde wie etwa Parthien und Rom. Betrachte mich als ihren Bevollmächtigten hier. Publius Caecilius Macer, Legat des Senats und Volks von Rom, entbietet dem fast göttlichen, wahren und alleinigen König Sesostris die Grüße und die warme Freundschaft des Imperium Romanum. Der Diktator Gaius Julius Caesar, ein intimer Kenner des Ostens, wie du sicher weißt, hat schon immer gewünscht, Beziehungen zu diesem wichtigen Archipel aufzunehmen. Unsere unbesiegbare Flotte, die natürlich den Osten beherrscht, verspricht uneigennützig und ohne Gegenleistung Schutz zu gewähren vor den Piraten des Mittelmeeres und vor rivalisierenden Kleinstaaten wie Ägypten und Parthien. Ich freue mich, die Legaten der Großmächte an meinem bescheidenen Hof begrüßen zu können. Mein Haushofmeister wird Ihnen Ihre Gesandtschaftssitze zuteilen. Sie wurden in aller Eile erbaut. Die Farbe riecht noch frisch. Die Herren machen sich sicher miteinander bekannt. Ich habe noch mit meinem Schatzminister zu konferieren. Nun, Glaukos, was sagst du? Sie kommen gekrochen. Es wird nicht billig. Was ist das Förderergebnis der Mine bis jetzt? 20 bis 30 Unzee Rohgold am Tag. Aha. Oh, so befehle ich, dass man in meiner Gegenwart die Worte »Das ist uns zu teuer« oder »Das ist nicht billig« nicht wieder ausspricht. Für uns wird alles billig sein. Von nun an werden Perlen und Edelsteine alle meine Kleider zieren und... Aber unsere Schulden bei den ägyptischen Großbanken... Ja, ja. Wen von diesen Gesandten der Großmächte sollte ich favorisieren, Glaukos? Was meinst du? Wenn du so fragst, Majestät, gar keinen. Da sind wir doch zufällig einmal einer Meinung. Woher kommst du, kleine Schwalbe? Bringst du einen Brief des Frühlings? Bringst du Botschaft zarter Lüfte? Ist der Schnee im Tal geschmolzen? Deine Mutter kommt, der kleine Kräuser. Willst du nicht entgegengehen? Ach, der Schwalbe Leib ist tönern. Buntes Holz sind ihre Schwingen. Ihr macht Musik, ja. Wisst ihr, was da draußen geschieht? Was auch immer geschieht, du bist müde. Setz dich zu uns, trinke diesen gemischten Wein Ruhe aus und dann rede. Ach, der Schwalbe Leib ist tönern. Buntes Holz sind ihre Schwingen. Gib mir deinen Wein, Zoe, und lass mich verschnaufen. Und dann will ich sofort zum König. Heute war ich auf der Hochebene. Ich habe gesehen, was da geschieht. Die Ernte fällt aus dem Halm. Alle arbeitsfähigen Männer sind zur Arbeit in die Goldminen gepresst worden. Die Frauen sehen hilflos auf die wenigen Drachmen in ihren Händen. Was sollen die Bauern von Lacros mit Geld? Wer soll ihnen für dieses Geld etwas geben? Erntet ihnen jemand den Weizen? Und keltert wer die Trauben dafür? Ich muss zum König. Er hat den Verstand verloren. Mutter, erreg dich nicht so. Leukotris, liebe Freundin... Wie lange lebst du schon hier? 30 Jahre. 30 Jahre auf Lakros. Ich war derweil auf dem Festland, wurde eine Komödiantin, kehrte hierher zurück, wurde die Geliebte eines Königs und verlor seine Gnade, weil ich es wagte, einen Sklaven zu lieben. Ich habe keine Ahnung, was du damit sagen willst. Dass der Frieden von Lakros unter diesem nun ja leidlichen König 30 Jahre gewährt hat. Und nun hat uns die Welt eingeholt mit den Schiffen der Gesandten im Hafen und der Gewalt und der Gier nach Besitz. Also? Wir werden uns zusammentun und überlegen müssen. Nun, lasst mich zum König gehen. Was denkst du zu erreichen? Ihn locken die Fremden. Ihn blendet das Gold. Da bin ich sicher. Aber er ist klug genug zu wissen, was ich wert bin. Er wird die Arbeiten einschränken. Und er ist Römerfeind. Du kennst die Welt nicht, Freundin. Warum willst du die Frau Archiatta nicht gehen lassen, Zoe? Als man im Garten des Königs meinem Vater die Ziege erschoss, hat sie uns auch geholfen. Kleiner Nikos, jetzt geht es nicht um Ziegen. Vor der Tür stehen die drei Großmächte und die Piraten dazu. Das interessiert mich nicht. Eben. Darum sollst du nicht gehen. Ich verstehe euch beide nicht. Ich will zum König. Vielleicht habe ich Glück und es geht ihm nicht gut. Bist du schon wieder unterwegs zum Hafen? Die großen Schiffe und die blasshäutigen Römer angaffen? Was sollte ich nach deiner Meinung wollen? Mitkommen in deine Schilfhütte. Ein Flötenlied von dir anhören und einschlafen in den Fellen deines Lagers, von dir bewacht. Ja, das möchte ich gern. Ich glaube, Nikos, du bist eifersüchtig. Lach nicht über mich, es tut mir weh. Ich tue alles, was du willst, kleine Königin, du weißt es doch. Warum lachst du? Alles, was ich will? So rudere mich zur verbotenen Insel. Zur Bruderinsel? Es ist verboten, ja, ich weiß. Aber was soll uns passieren? Es weiß und sieht ja keiner. Wenn ich nur wüsste, was du dort willst. Ich besuche den verbannten Bruder des Königs. Ihn, der eigentlich auf den Thron gehört. Was? Psst. Und das soll nicht gefährlich sein? Mein kleiner Nikos, ich bin doch nur ein einfältiges Mädchen, das einen Mann besucht, der sich in seiner Einsamkeit zu Tode langweilt und der Töchterchen zu mir sagt, weil er mich mag. Du musst nicht schon wieder eifersüchtig sein. Ich werde dich hinrudern. So weiß ich doch wenigstens, wie lange du dort bleibst. Und dass du ungefährdet zurückkommst. Es war ein Fehler, fast göttlicher, allzu viele Leute ins Vertrauen zu ziehen. Wie es auch ein Fehler war, die Förderung so zu forcieren. Weder das eine noch das andere war ein Fehler, Herr Schatzmeister. Denn ich habe nicht vor, mein Licht unter den Scheffel zu stellen. Unsere Schulden. Je mehr, desto besser. Ich habe gehört, dass ein gewisser Politiker bei Amtsantritt mit 6 Millionen in der Kreide stand. Sein Name war Gaius Julius Caesar. Nun, zumindest was das angeht, kannst du dich inzwischen getrost mit dem Römer messen. Du wirst unverschämt. Das hätte auch Leukotris, die Ärztin, sagen können. Sie hat die Informationen nicht. Das unverschämte Weibsbild. Mich zu erpressen, nur eine bestimmte Anzahl von Leuten in die Minen zu schicken und den Arbeitstag zu begrenzen. Na, leider habe ich schon wieder Schmerzen, sonst würde ich den Teufel tun. Übrigens, da du vorhin von Geheimhaltung sprachest, du bürgst mir dafür, dass keiner von den Gesandten zur verbotenen Insel gelangt. Keiner! Das fehlte doch, dass mein liebes Brüderchen, der Thronfolger des kinderlosen Königs, mit den Großmächten konspiriert. Da könnte ich wohl gleich mein Totenlager über den Arm nehmen. Ah ja, und erhöhe ihm die Apanage, wir haben's ja. Warum erhöhen? Er soll nicht sagen, er habe keinen Anteil an dem Reichtum von Lacros. Reichtum? Millionen Schulden? Wie lange soll das noch gehen? Noch eine Weile, denke ich. Es macht mir Spaß, dass die Augen der Welt auf Lacros gerichtet sind. Majestät, das ist kein Spiel. Doch, eines mit höchstem Einsatz. Und das Land der Phäaken lag wie ein Schild auf dem Wasser. Phäaken? Das ist Lacros. Mit deiner Bildung scheint es nicht weit her zu sein, wie? Ich habe Homer zitiert. Man merkt dir an, aus welchen Kreisen du stammst, auch wenn du die Tunica Laticlavis trägst, die den römischen Bürgern vorbehalten ist. Ich bin römischer Bürger. Ja, so steht es in dem Schreiben, das mich über dich informiert. Cetegus, römischer Bürger, Besitzer des Ritterrings. Aber das Schreiben berichtet auch von deiner Vergangenheit. Entlaufener Sklave, vom Kreuz geholter Spartacus-Rebell, dann Informant in römischen Diensten. Nun ja, in einem Geschäft wie diesem hier ist man eben manchmal auf Subjekte deiner Art angewiesen. Du wurdest mir als Spezialist für diesen Fall zugeteilt. Umschreibe noch einmal unsere Aufgabe. Hier oben an Deck? Nirgendwo sind wir sicherer. Mein Sklave Dama liegt seekrank in der Kajüte, also. Lacros ist auf unkriegerische Art und Weise und ohne diplomatische Verwicklungen dem Imperium Romanum anzugliedern. Was weißt du von meiner Person? Sie sind der Proprätor Gaius Aruntius, im Partherkrieg durch hervorragende Tapferkeit an Cäsars Seite ausgezeichnet, offiziell hierher unterwegs als Privatmann. Weiter nichts? Sie gehören nicht dem Büro an, für das ich arbeite, sondern sind von Cäsar in direkter, geheimer Mission nominiert worden. Und warum, denkst du wohl? Über so etwas mache ich mir keine Gedanken. Du weißt, dass wir angehalten sind, möglichst wenig Kontakte zu unserem Gesandten in Lacros aufzunehmen. Und versuche nicht, mit mir umzuspringen. Ich weiß, was ich will und werde es durchsetzen. Die Dienste, die ich von dir verlange, verlange ich als Vertreter Roms. Natürlich, Herr Gaius. Und nun geh und lass mich allein. Und das Land der Phäaken lag wie ein Schild auf dem Wasser. Nun, kleine Königin, was begehrst du? Schon wieder eine Ruderfahrt zu der verbotenen Insel? Sei nicht so garstig, Nikos. Ich will einfach bei dir sein. Einen Fisch fangen, mit dir plaudern und spielen. Wir sind keine Kinder mehr. Nein? Bist du sicher? Ach, Kräuser, kleine Königin. Das ist ein Kuss für dich. Und das? Einer für dich. Und hier ist eine Honigwabe für dich. Auch nicht süßer als Küsse. Hör auf, Nikos. Weißt du das Neueste? Römer sind im Sanatorium meiner Mutter angekommen. Du weißt, dass meine Mutter sie eigentlich nicht will, aber sie sagt, sie zahlen gut. Geht es bei ihr auch schon los mit dem Gold? Was redest du denn, Dummkopf? Die zwei Römer mit ihrem Sklaven, den hat die Archimima gleich fortgebracht zu Freunden auf dem Berg. Na, die Römer müssen ohne Sklaven auskommen. Wie sehen sie denn aus? Der Ältere ist hager, knochig und so groß, dass er mit rundem Rücken geht. Der Jüngere ist sanft und gut. Mit braunen Augen. Schon in die Augen hast du ihn gesehen? Auch wenn du so redest, dann gehe ich. Alles ist verändert. Geh nur. Geh. Gold und Fremde überall. Aber Nikos. Gold und Fremde überall. Ein verfluchter Tag, als der Hirt diesen Erzklumpen zum Palast brachte. Dieser dreifache Esel. Aber es ist nun einmal geschehen. Ja. Es ist geschehen. Komm. Wir wollen Fische braten. Das Gold von Lacros, ein Hörspiel von Waltraud Lewin. Wir brachten den ersten Teil, Der Fund. Dramaturgie Ulla Seher, Musik Herbert Höpfner. Es spielten Heide Kipp, Marie Gruber, Birgit Edenharter, Wolfgang Dehler, Arno Wischnewski, Jens-Uwe Bogatke, Jan Spitzer, Dieter Montag, Wolf-Dieter Panse, Rainer Luhn, Edgar Harter, Martin Seifert und Gerhard Lau. Schnitt Monika Neugebauer, Ton Jürgen Meinl. Regieassistenz Gunhild Wollermann, Regie Manfred Teubert. Das Gold von Lacros. Hörspiel von Waltraud Lewin nach ihrem Roman Die Ärztin von Lacros. Zweiter Teil: Die Fremden. In deinem Sanatorium sind zwei Römer angekommen. Ich dachte, du wirst mit denen nichts zu tun haben. Geht es dir wieder besser, Majestät? Hat dir der Heil absolut wohlgetan? Antworte mir. Antworte du mir, wenn ich dich heilen soll. Wenn ich gesund wäre, Ovi, würde ich dich zum Teufel schicken. Aber du bist es nicht. Diese Römer behaupten, an der Galle zu leiden wie du, fast göttlicher. Also sind sie mir willkommene Patienten. Sie zahlen gut. Und? Was meinst du, wollen sie bei dir? Bei mir? Nichts. Sie wollen, was alle Leute von auswärts in letzter Zeit auf Lakros wollen. Das Gold. Es sind Spione. Kann sein. Dieses Volk ist gefährlich. Sie wissen, dass ich sie hasse, diese rohen Bauern, die die Weltherrscher spielen. Söhne einer Wölfin. Wozu konnten sie sich entwickeln als zu Ungeheuern ohne Kultur? Aber ihre Außenpolitik ist gescheit und gefährlich. Was könnte aus einem solchen Staat werden, mit einem fähigen Monarchen an der Spitze? Ein wirkliches Weltreich. Erforsche die Römer, bei meinem Zorn. Warum ich? Bin ich dein Geheimdienst? Gibt es nicht so eine Regel der Geheimdiplomatie? In einem Land, wo der König krank ist, halte dich an den Leibarzt. Majestät, womit willst du mir drohen? Wenn du mir nicht mehr vertraust. Ich will, dass du herausbekommst, was sie vorhaben. Es ist das Spiel, verstehst du? Für dich ist es das Spiel, Sesostris. Und für dein Volk? Scher dich raus. Bis morgen, fast göttlicher. Trink deinen Absud und vergiss nicht, Glaukos die Anweisung wegen meiner Gelder zu geben. Im Sanatorium deiner Mutter sind zwei Römer angekommen. Was sind das für Leute? Ist das eine Begrüßung, Väterchen Aristeus, wenn deine Kreuser in aller Heimlichkeit herüberrudert zu deiner Insel, um dich zu besuchen, und du sagst nicht einmal guten Tag? Ein blühender Gefängnisgarten für einen verbannten Prinzen. Ich habe dich lieb, weißt du das nicht? Töchterchen, kleine Königin, ein Diadem für deine Locken und ein Thronsitz an deiner Seite. Nein, Aristos, nein. Woher Thron und Diadem nehmen? Selbst wenn ich es wollte, es steht dir nicht zur Verfügung. Und was sollte ich wohl auf dem Thron, so wie ich bin? Dann guck mich doch an, mit meinen nackten Beinen und dem Binsenhut gegen die Sonne. Woher weißt du übrigens von den Römern? Ist es schon so weit? Schicken sie dich auch schon, mich auszuhorchen? Aushorchen wolltest du mich doch. So dringend, dass du mich nicht einmal begrüßen konntest. Was erzählst du für Unsinn, Väterchen? Nenn mich nicht Väterchen. Nenn mich König. Und du sollst an meiner Seite sitzen. Das Diadem im Haar. Ich muss gehen, Aristeus. Bleib. Vergiss, was ich sagte, meine kleine Königin. Einzig vertraute Seele, Töchterchen, geh nicht fort. Für heute, Prinz Aristeus. Ich komme wieder übers Wasser. Am Ufer wartet Nikos im Boot. Komm bald. Ja. Und ich erzähl dir von den Römern, wenn du willst. Verbirg dich, Nikos kommt mir entgegen. Heute ging's ja kurz. Hast du die Zeit mit der Sanduhr gemessen? Nein, am Stand der Sonne da auf dem Felsen. Es ging kürzer als sonst. Freu dich doch. Königin. Hör auf, mich zu ärgern. Demnächst rudere ich allein herüber, wenn du nichts weiter im Sinn hast, als zu spionieren. Warum nicht gleich? Wieso? Willst du zurückschwimmen? Freilich. Nikos, da bist du denn verrückt? Du kannst doch nicht über die ganze Bucht schwimmen. Oh, der Dickkopf. Nikos, warte. Nikos. Meine gütige Herrin. Dama, ich bin keine Herrin. Und schon gar nicht deine. Und der außerhalb von Lakros dein Herr ist, dieser Römer Gaius Aruntius, hat dir hier nichts zu sagen, versteh doch. Ich dulde in meinem Klinikum keine Sklaverei. Du bist Gast bei den Eltern des Fischers Nikos. Ruh dich aus. Durchstreife die Insel. Begreife, wie die Freiheit schmeckt. Die Freiheit? Ich bin ein Sklave. Die Natur hat niemanden zum Sklaven gemacht. Ich bin als Sklave geboren. Mutter, deine Gäste kommen. Dein Herr außer Dienst Gaius und sein Begleiter haben mir ihren Besuch angekündigt. Willst du dabei sein? Nein. Und sie einmal ansehen mit Augen, die nicht dem Dienenden gehören. Nein, ich will fort. Ich habe dazu nicht die Kraft. Noch nicht. Ich bring dich hinaus. Du zitterst ja. Alles ist so anders. War das nicht eben ein syrischer Galgenstrick von Sklave, der davon Ihnen ging, Frau Leibarzt? Das war Dama, Herr Aruntius. So ist es. Er kommt hervorragend ohne Sie aus. Ja, das kann ich mir denken. Verehrte Frau, Sie verzeihen mein ungestümes Temperament. Mir und meinem Begleiter Cetegus ist es ein Bedürfnis, die Nymphe dieser Quelle näher kennenzulernen. Nehmen Sie Platz, meine Herren. Ihre bezaubernde Tochter wird doch bei uns sitzen. Meine bezaubernde Tochter wird bei uns sitzen, wenn sie nichts Besseres vorhat. Wie bekommt Ihnen die Heilquelle? Ach, es ist schwer, in diesem Stadium schon etwas darüber zu sagen. Es ist überhaupt schwer, etwas darüber zu sagen, nehme ich an, wenn man weder an Galle noch an Niere leidet. Wie meinen Sie das, verehrte Frau Ärztin? Wie ich es sage. Ich glaube Ihnen Ihre Krankheit nicht. Aber Sie zahlen ja, der Himmel weiß wofür. Trinken Sie nur brav Ihren Absud, junger Mann. Er schmeckt abscheulich. Ich werde nicht ernst genommen. Mutter, bist du nicht zu streng? Sie sind ein Trost für mich, liebenswürdige Kreuser. Ist Herr Cetegus immer so schweigsam? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so anstarre, aber irgendwie kommen Sie mir bekannt vor. Er starrt dich auch an, Mutter. Merkwürdig. Ihr Gesicht erscheint mir sehr vertraut. Reizende Kreuser, ich habe Sie vom Fenster meiner Behausung aus gestern in einem Boot bewundert. Bewundert? Wahrhaftig, ich habe noch nie eine junge Frau gesehen, die mit so viel Geschick das Ruder führt. Wohin fahren Sie da immer mit Ihrem Boot? Nur so auf dem Wasser herum. Würden Sie mich wohl einmal mitnehmen? Meine Kleine, wir bekommen noch mehr Besuch. Oh ja, da kommen sehr liebe Freunde von uns. Erlauben Sie, dass ich Ihnen entgegengehe und Sie hereinführe. Seid willkommen. Meine Herren, dies ist die Archimima Zoe, einst eine berühmte Schauspielerin auf dem griechischen Festland, und dies ist ihr Gefährte Nikodemos. Ich grüße Sie, meine Herren. Sie können sich glücklich schätzen, von Leukotris betreut zu werden. Bisher wies sie römische Gäste immer ab. Setzt euch doch! Wie geht es dir heute, Nikodemos? Ganz gut, liebe Ärztin. Das ist ja ein Sklave. Ein Sklave des Königs nach seiner Tracht. Und Prügel scheint er auch bekommen zu haben. Es sieht so aus. Seltsame Gesellschaft. Ich glaube, Leukotris, man fühlt sich hier durch meine Anwesenheit brüskiert. Das wäre... Dürfen wir uns verabschieden? Kreuser, bitte begleite die Herren. Nein. Nein, auch wenn sie nicht sehr höflich sind, wollen wir es doch bleiben. Verzeiht, meine Lieben. Ich dachte nicht, dass dies geschieht. Römer sind Römer, kleine Ärztin. Dass sie es wagen, meine Freunde zu beleidigen. Niemand fühlt sich beleidigt. Sie reden, wie man es in ihrer Welt versteht. Warum schickst du sie nicht fort, wenn du sie nicht verträgst? Ich weiß nicht. Dieser Ältere erinnert mich an jemand. Er sieht aus wie der Tod. Was sagst du da? Merkst du nicht, dass du Leukotris ängstigst? Ach, Geliebte. Ich lasse euch allein für eine Zeit. Wie können Sie sich erlauben, die Freunde meiner Mutter zu beleidigen? Aber liebste Kreuser, beleidigen wir sie? Für römische Bürger ist es nun einmal undenkbar, sich in solcher Gesellschaft aufzuhalten. Die Dame Zoe ist eine gesetzlose Gauklerin. Leute von ihrer Profession genießen nirgendwo Bürgerrechte. Und dieser Nikodemus ist nichts weiter als ein Sklave, der die Peitsche bekommen hat. Sie verstehen gar nichts. Zoe war eine weltberühmte Komödiantin und die Geliebte des Königs. Als sie Nikodemus kennenlernte, ging sie zu Sesostris. Sie bat ihn, Nikodemus freizugeben. Aber der gekränkte König ließ es nicht zu. Nikodemus darf Zoe besuchen, aber jedes Mal muss er für diese Gunst die Züchtigung ertragen. Das ist es, was Sie an ihm gesehen haben, und Sie wagen darüber zu lachen. Reizende Kreuser, wie konnte ich wissen, dass... Bitte verzeihen Sie mir. Überbringen Sie unsere Entschuldigung Ihrer Mutter. Bitte. Warum knien Sie vor mir? Ach, bezaubernde Kräuser. Das müssen Sie nicht tun. Bei Venus und ihrem Sohn. Ich bin verrückt nach ihr. Höchst unklug, diese Komödie zu spielen. Nimm zur Kenntnis, dass auch ich inzwischen eigene Pläne habe. Das kann ich mir denken. Bezaubernde Kräuser vorn und reizende Kräuser hinten. Geh mir aus den Augen, dreckiger Spitzel, oder ich traktiere dich, wie man diesen Nikodemus zu traktieren pflegt. Wie Sie wollen. Aber ich erinnere Sie daran, dass unsere Aufgabe gemeinsam zu lösen ist. Oh ja. Kräuser, gehst du sie jetzt schon besuchen, deine braunäugigen Römer? Hockst du hinter dem Busch und passt auf? Das sind Verbrecher, die Römer alle, sagt mein Vater. Der Sklave Dama, der jetzt bei uns lebt, ist grün und blau von Schlägen, die er bekommen hat, als er seekrank war und diesen Gaius Aruntius nicht gut genug bedienen konnte. Du denkst dir jede Menge Lügen aus, Nikos, nicht wahr? Der junge Herr Gaius ist sehr lustig und einsichtig. Lustig und einsichtig, eine schöne Verbindung. Mir gefällt er. Ich werde ihn demnächst im Boot mitnehmen. Ja, warum nicht gleich zur Bruderinsel? Richtig. Warum nicht? Verehrter Publius Caecilius Mazer, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass ich dieses Gespräch mit Ihnen führen darf. Aber lieber junger Freund, wir Patrizier unter uns. Ich kenne die Verdienste der Familie Auruntius und weiß, in welcher Achtung sie bei Cäsar stehen. Aber es muss dabei bleiben, offiziell haben wir uns nie gesehen. Und ich weiß nichts von Ihrer Mission. Wie gefällt Ihnen übrigens mein Bad? Es hat fast hauptstädtische Dimensionen. Nicht wahr? König Sesostris ist nicht geizig. Dabei, wenn Sie die Umstände kennen würden, alles Wasser muss auf Eselsrücken aus dem Landesinnern herbeigeschafft werden, weil die Quellen hier nicht ausreichen. Einmal war ein Frosch im Badewasser. Ein Frosch? Ein Frosch. Sie können sich sicher vorstellen, wie ich das hochgeschaukelt habe. Ein Skandal. Glaukos kam selbst, die Sache in Augenschein zu nehmen. Und es gab schließlich eine förmliche Entschuldigung der Majestät bei mir. Dieser König. Ja. Er soll sich selber aus einer Glaskugel die Zukunft prophezeien. Also, das sind Verleumdungen. Wir sollten ihn nicht unterschätzen, den fast göttlichen Sesostris. Ein hochintelligenter Mann. Er hätte das Zeug zu einem großen Politiker, wenn er nicht der Herrscher dieses Zwergstaates wäre. Verschuldet bis über die Ohren, abhängig zudem von seiner Leibärztin und ihren Mixturen. Das Gold ist ihm zu Kopf gestiegen, das stimmt, aber es hat ihn nicht so weit vernebelt, dass er nicht wüsste, lange geht das nicht. Irgendeinen Protektor muss er sich suchen. Sonst werden die Großmächte des Spiels müde, ziehen sich zurück und er wird eine leichte Beute der Mittelmeerpiraten. Sein Jammer, dass er gegen Rom so voreingenommen ist. Warum eigentlich? Das hat eine Vorgeschichte. Vor ungefähr 30 Jahren wurde ein Floß mit Flüchtlingen an diesen Strand verschlagen. Bemannt mit einem Dutzend halbtoter Verwundeter, Frauen und Kinder. Die letzten Überlebenden des Spartakusaufstands, die versucht hatten, von Italien nach Sizilien überzusetzen und vom Sturm hierher verschlagen wurden. Die Hälfte starb. Dem Rest gewährte der junge König Sesostris Asyl. Rom bekam Wind von der Sache und forderte auf eine recht kategorische Weise die Auslieferung dieser Rebellen. Sie kennen ja die Rigorosität der republikanischen Politik, in keiner Weise mit dem geschmeidigen Stil Cäsars zu vergleichen. Die Majestät versteifte sich. Es gab diplomatische Verwicklungen. Einige römische Banken kündigten gerade gewährte Kredite. Von daher rührt sein Römerhass. Ich verstehe. Sicher gehe ich nicht fehl, wenn ich annehme, dass sich die Dame Leukotris auf diesem Floß befand. Mhm, richtig. Und eine Zoe auch? Stimmt. Ja, das erklärt manches. Auch im Vorgehen meines Gehilfen des Informanten Cetegus. Keine Einzelheiten, bitte. Ich will das nicht wissen. Sie sind ein junger Mann, der schnell begreift. Sie haben also noch einen anderen Weg entdeckt? Ja, ich sehe da eine Möglichkeit. Aber ich will Sie nicht mit Details belasten. Gut. Wir werden sehen. Eine Massage gefällig? Mhm. Und danach parfümiertes Wasser, Obst, Backwerk, kalte Spezialitäten und Wein? Gern. Sehr gern. Es freut mich, von dir zu hören, was ich schon weiß, dass es mir sehr gut geht. Und wie geht es dir? Manchmal werde ich aus deinen Fragen nicht schlau, fast göttlicher. Es wäre das erste Mal, dass es dich interessiert, ob ich Schmerzen habe. Dergleichen meine ich auch nicht. Wie geht es deiner Tochter? Das fragst du auch zum ersten Mal. Ich wusste gar nicht, dass es dir bekannt ist. Ich habe eine Tochter. Ich weiß alles über meine Insel. Ich sehe dir und den anderen bis ins Herz. Siehst du auch in die Abgründe deines schauerlichen Goldbergwerks? Und in die Herzen derer, die dort arbeiten? Höre mir zu, wenn ich dir etwas sagen will, Unverschämte. Ich meine es gut. Noch meine ich es gut mit dir. Du kümmerst dich zu wenig um deine Tochter. Sie streift zu viel umher. Meine Tochter ist auf der Insel Lacros wohl aufgehoben, Majestät. Sie ruht in der Liebe dieses Volkes, wo sie geht und steht. Denn sie ist meine Tochter. Stolze und unbesonnene Worte. Hinter ihnen steht ja wohl im Gegensatz zu dir, Majestät, nicht wahr? Ich sehe, du willst mich nicht verstehen. Schreibe dir die Folgen selbst zu, wenn ihr etwas passiert. Zum Beispiel beim Bootfahren. Was um aller Götter willen meinst du? Wo ist der junge Mann? Es ging heute nicht. Er kann nicht kommen. Was heißt, es ging nicht? Ein Schnellsegler der königlichen Flotte kreuzte vor deiner Insel, Väterchen Aristeus. Ich musste umkehren und ihn an Land zurückbringen. Er hat mir einen Brief für dich mitgegeben. Das sagst du mir erst jetzt? Her damit! Wie du auf einmal bist. So wild, so anders. Heil und Gruß dem fast göttlichen Kronprätendenten Aristeus, dem Baldigen. Es ist gut, sehr gut. Väterchen, was steht in dem Brief? Du weißt doch, dass du dich nicht in Politik einmischen sollst. Meine kleine Königin, ein Diadem für deine Stirne. Bald. Du machst mir Angst. Warum? Das Glück steht vor der Tür, Kreuser. Wovor hast du Angst? Das Gold von Lacros schlägt auch mir zum Heile aus. Nur noch kurze Zeit. Wem schlägt dies Gold schon zum Heile aus? Ich verstehe nichts davon, aber Mutter sagt, alle, die von diesem Gold beglückt werden, saugen anderen das Herz aus. Wundervoll! Ein schönes Bild! Väterchen! Bring ihn demnächst bei Nacht her, deinen jungen Römer, ja? Willst du das? Versprichst du das? Höre, Cetegus. Ich will nicht wissen, wie dein Teil unseres Planes beschaffen ist, aber komme nun langsam zum Zuge. Ich bin soweit. Mit dieser jungen Dame, wie ich sehe. Ich habe einen demnächst legitimen König von Lacros bei der Hand, der willens ist, Rom legal die Goldmine zu übereignen. Vorausgesetzt, die Rechnung mit dieser Rebellenärztin geht endlich auf und der wahre und alleinige Sesostris quittiert so oder so seinen Dienst. Man kann dergleichen nicht überstürzen, Herr Aruntius. Beeile dich oder ich spiele das Spiel allein. Verehrter römischer Ritter und ehemaliger Sklave. Ist ja schon gut. Übrigens bitte ich dich, mir auf deine Weise zu helfen. Das könnte ich? Ja, indem du heute Nacht einmal außer Haus schläfst. Ich habe Besuch und hoffe, zum Ziel zu kommen. Aha. Pack dich und tu, was du tun musst. Cetegus, ich bin sehr beschäftigt. Ich habe der Frau Ärztin eine Gabe zu überbringen. Was ist das, was du da... Eine Statuette. Eine Statuette des Sonnengottes Mithras, der einst für einige der Gott der Gerechtigkeit und Freiheit auf Erden war. Ich bekam sie vor 30 Jahren von einem, der im Sterben lag. Er sagte, sie sei für eine Frau, die Flavilla heißt. Wenn ich das ins Griechische übersetze, heißt sie Leukotris. Wer bist du? Einer aus der Schar des großen Gladiators. Ein Überlebender. Wie du. O Bruder. Was für ein Tag. Noch einer aus dem alten Rebellenvolk von Ehedem. Noch einer auf Lakros, der dies Land vor dem goldenen Ruin retten wird. Und du kanntest ihn, den ich liebte? Ich sah ihn sterben. Du wirst mir alles erzählen? Ja. Und dann müssen wir handeln, ehe es zu spät ist. Du hast alle Macht hier in Händen auf Lakros. Was meinst du? Später. Nikos! Nikos! Kreuser! Kreuser, was ist denn? Nikos, du bist da! Du bist da! Nikos, Brüderchen! Du weinst ja, bist ganz außer Atem. Was ist geschehen? Nichts, nichts, gar nichts. Darf ich bei dir bleiben? In deiner Schilfhütte heute Nacht, ja? Kreuser. Es ist nichts, nichts. Mein kleiner Nikos. War es der Römer? Ja, ja, der Römer. Hat er dir Gewalt angetan? Nein, nein. Du wolltest es? Ja, nein, nein, ich weiß es nicht. Frag mich nichts, Nikos. Lass mich bei dir bleiben, ja, lass mich. Der Römer soll verflucht sein. Seine Majestät Sesostris, der fast göttliche, wahre und alleinige Herrscher von Lakros, lässt den Herren Gesandten in tiefer Trauer mitteilen, dass sein einziger und innig geliebter Bruder, der Thronprätendent Aristeus, durch einen bedauerlichen Unglücksfall ums Leben gekommen ist. Er stürzte gestern von der Klippe der von ihm bewohnten Insel. Sie werden verstehen, meine Herren, dass die von Gram gebeugte Majestät jetzt nicht in der Lage ist, ihre Kondolenzen persönlich entgegenzunehmen. Sie erwartet sie indessen zur Teilnahme an den Begräbnisfeierlichkeiten auf der sogenannten Bruderinsel übermorgen. Die königliche Galeere steht ihnen zur Verfügung. Danach ein Essen im kleinen Kreis. Der Bruder. Hatten Sie da irgendeine Aktie dran, Eumäus? Ich? Keine Spur. Aber gucken Sie den Römer an. Ein harter Schlag für ihn, scheint mir. Hat zu früh Schach geboten, scheint mir. Jetzt steht's Remi. Den eigenen Bruder umbringen lassen. Es hat ja klassische Dimensionen. Nun, meine Herren, eine tragische Geschichte, das. Für Rom. Wie? Oh, bei allem Mitgefühl für das geschlagene Herrscherhaus von Lakros. Andere Erben sollen ja auch nicht existieren, wie man hört. Für Rom ist es keineswegs tragisch. Sesostris! Sesostris! Platz da! Lasst mich durch! Was hat er dir getan, dass du ihn aus dem Weg räumen ließest, Brudermörder? Was ereiferst du dich so, Frau Leibarzt? Ich fühle mich im Augenblick sehr gesund, Frau Leibarzt. Und das ist dein Verhängnis. Du kommst mir nicht mehr an meinen Körper, wer auch immer dich dazu gedungen hat. Was soll das heißen? Ich hatte dich gewarnt. Ich weiß alles. Mein Bruder empfing Römer. Und ich habe seinen Briefwechsel gesehen. Seine Bewacher waren treu und fleißig. Wenn der Bruder eines kinderlosen Königs solche Korrespondenzen führt, gilt der König schon als tot, liebe Leukotres. Es muss sich nur noch jemand finden, der ihn umbringt. Und da kommen nicht so sehr viele in Frage. Denkst du etwa, dass ich... Ich bin mir nicht sicher. eigentlich nicht. Denn du bist ja gegen die Römer wie ich und er paktierte mit ihnen. Die von dir so verlästerte Maßnahme war nichts als eine staatliche Sanierung. Wenn ich hätte strafen wollen, liegen noch ganz andere am Fuß der Klippe. Oder wusstest du nicht, dass deine Tochter den jungen Römer zu Aristos gerudert hat? Starr nicht so! Danke mir, Lieber. Ach, übrigens bist du in Ungnade. Wache! Die Frau Archiata Leukotris wird bis auf Weiteres inhaftiert. Gebt ihr 20 Schläge auf die Fußsohle. Nur auf eine! Ich bin ja kein Unmensch. Dein Freund Nikodemus kann dich pflegen. Er kennt sich ja aus damit, wie du weißt. Wenn ich ihn auch meistens an den Füßen ungeschoren lasse. Das Gold von La Crosse, ein Hörspiel von Waltraud Lewin. Wir brachten den zweiten Teil, Die Fremden. Dramaturgie Ulla Seher, Musik Herbert Höpfner. Es spielten Heide Kipp, Marie Gruber, Birgit Edenharter, Wolfgang Dehler, Hans Teuscher, Arno Wischnewski, Hermann Weyer, Christoph Matthias Lau, Jens-Uwe Bogatke, Jan Spitzer, Dieter Montag, Wolf-Dieter Panse, Rainer Luhn und Edgar Harter. Schnitt Monika Neugebauer, Ton Jürgen Meinl. Regieassistenz Gunhild Wollermann, Regie Manfred Teubert. Das Gold von La Crosse. Hörspiel von Waltraud Lewin nach ihrem Roman Die Ärztin von La Crosse. Dritter Teil: Die Falle. Ich bin Dama, der Sklave des Gaius Aruntius, des Römers. Und gute Leute schicken mich übers Wasser zu einer Frau, die Zoe heißt. Denn sie allein nur kann helfen. Nicht so laut. Zoe schläft. Und wir wollen sie sachte wecken, wenn sie geweckt werden muss. Sei willkommen, Bruder. Wer bist du? Vielleicht hast du meinen Namen schon einmal gehört. Ich bin Nikodemus. Ja. Deinen Namen habe ich gehört. Untragbares trägt Nikodemus für die Liebe einer Frau, sagten sie. Es ist nicht untragbar. Ich werde geschlagen, das ist alles. Und du, Bruder, kennst es. Nun sag mir, was du von Zoe willst. Sie, bei denen ich wohne, schicken mich und erbitten Zoes Hilfe. Denn die Ärztin von La Crosse liegt gefangen beim König seit ein paar Stunden. Und die Hoffnung der Insel wird ohne sie zusammenbrechen. Ich danke dir, Bruder. So wirst du sie wecken? Ich denke schon, dass ich sie wecken muss. Nur, wenn sie ihn bittet, wird der König wohl eine Bedingung stellen, die auch mich betrifft. So bin ich ein Unheilsbote für dich. Ja, Bruder. Geh ins Haus. Ich werde Zoe wecken und sie zum Königspalast hinüberrudern. Hast du das Mädchen gesehen? War sie hier? Welches Mädchen? Dir schmeckt der Rezina zu gut, wie? Kreuser, meine ich. Seit dem Tod des Aristos ist sie nicht zu finden. Alles bricht zusammen. Der Kronprätendent umgelegt von dem pfiffigen Basileus, das Mädchen verschwunden und die Ärztin in Ungnade. Das halte ich eher für vorteilhaft. Was redest du da, du Schwachkopf? Was meinen Sie, wie es um die Loyalität dieser Dame bestellt ist, der man gerade erst die Fußsohle zerschlagen hat, weil sie ein bisschen im Palast herumkrakeelte? Ja, da hast du allerdings recht. So dass es jetzt viel leichter sein wird, sie zu dem zu überreden, was wir von ihr erwarten. Sie verstehen. Die Frage ist nur, ob es überhaupt nötig ist. Wie meinst du das? Wenn kein römerfreundlicher Kronprätendent mehr da ist, entfällt die legale Lösung. Ob der König nun lebt oder tot ist, wird damit gleichgültig. Wir können nur noch Gewalt anwenden und uns damit international einmal mehr unmöglich machen. Die anderen Großmächte warten nur darauf. Oder aber wir ziehen ab. Wer sagt dir denn, dass es keinen Kronprätendenten gibt nach dem Tod des Aristos? Ah, so. Ich habe so meine Ideen. Wenn ich nur wüsste, wo das Mädchen steckt. Ah, so. Lass deine Grimassen oder du wirst es bereuen. Ich bin wirklich guter Laune. Eine schöne Frau am Abend zu empfangen, das war schon immer ein Höhepunkt des Entzückens. Vor allem, da ich heute mit Vergnügen sagen kann, ich bin meiner Feinde los und ledig. Willkommen. Achimima Zoe. Wir sahen uns lange nicht. Wie schön du noch immer bist. Dass du zur Bedienung gleich einen Sklaven des Palastes mitgebracht hast, ist lobenswert. Dieser Heda soll uns den Wein servieren. Sesostris. Komm einmal her, du da, und zeige dich mir nackt. Sesostris. Hast du etwas gegen nackte Sklaven? Ich hörte nicht. Das wirst du nicht tun, Nikodemus. Oh, ich bin sicher, dass Nikodemus es tun wird. Er ist mein Sklave. Sonst müsste ich ihm gleich noch einmal eine Züchtigung verabreichen lassen. Und in deiner Gegenwart, allerschönste Zoe. Sesostris, wenn du je liebtest. Ja, ja, ich liebte. Deshalb hasse ich sehr. Herunter mit der Chlamys, Nikodemus. Ja, Majestät. Lass, Zoe, Liebste. Es hat keinen Zweck. Aha, wunderbar. Und so etwas liebst du, Frau Archimima, verwöhnte Komödiantin, die einen König ein halbes Jahr um Erhörung flehen ließ, ehe sie sich herabließ damals, diesen zerschundenen Leib, diese niedrige Seele. Du kannst ihn nicht beleidigen. Ich liebe Nikodemus. Oh, und diese schönen Augen voller Tränen. Auch Trotz ist im Spiel, wie ich sehe. Und du, Sklave, lohnt es den Einsatz für diese Dame, ja? Erst die Angst vor der Peitsche und nach der Liebe dann die Peitsche und die Schmerzen? Das musst du wissen, fast göttlicher, der sich diesen Preis ausgedacht hat. Fein geantwortet. Zieh dich an und gieß den Wein ein für mich und die Dame Zoe. Deine Hände zittern, ja? Ja, Majestät. Meine Hände zittern. Serviere, wie es sich gehört, oder ich schlage dir die Trinkschale aus der Hand. Es ist genug, Sesostris. Nein, es ist nicht genug. Warum bist du gekommen? Und mit ihm? Du hättest wissen müssen, dass ich mein Mütchen kühle und ihn vor deinen Augen so demütige, wie es mein Hass mir eingibt. Du, die ich liebte, Konkubine dieses zitternden Stücks Elend. Es müssen große Dinge sein, die du erbitten willst, wenn du dies hier auf dich nimmst. Ich trinke auf dein Wohl, schöne Zoe. Ich trinke auf die Liebe. Auf die Liebe. Auf die Liebe. Das war der ungeschickte Sklave. Das warst du ganz allein, König. Der Sklave war's mit den zitternden Händen. Zeig sie her, deine Hände. Damit ich sie lehre, stillzuhalten. Warst du's? Gibst du es zu? Schlag deine Hände aus! Nicht mit dem Stab schlagen, König! Hör auf! Lass ihn! Zoe! Lass ihn! Majestät, erlaube. Du störst mich bei einer sehr lustvollen Beschäftigung, Schatzmeister. Verschwinde. Dann. Aber es ist meine Pflicht, dich zu informieren, dass die Bürger der Insel Lakros gerade dabei sind, Steine in deinen Palast zu werfen. Sie fordern die Freilassung der Ärztin Leukotris. Diese Unverschämten. Lass sie von der Palastwache auseinanderjagen. Schieß sie zusammen mit Speeren und Pfeilen. Gut, Majestät. Aber die Palastwache, wenn ich mir die Anmerkung erlauben darf, ist nicht sehr groß. Auf militärische Konfrontation sind wir weniger eingerichtet, mehr aufs Repräsentieren. Auch macht es keinen guten Eindruck bei den Gesandten, wenn Rebellion im Lande herrscht. Rebellion? So könnte man es zumindest auslegen. Ich gebe nicht nach. Denen nicht. Gib mir nach. Ich soll? Was willst du? Die Freilassung der Ärztin Leukotris. Dazu kam ich her. Verehrte Archimima, ich verschwinde sogleich. Aber es würde einen wirklich guten Eindruck machen, wenn die Leute vom Palast fortzubekommen wären. Vielleicht könnte die Archimima... Wenn die Majestät es erlaubt, werde ich zu den Bürgern von Lakros da draußen reden und ihnen versprechen, dass die Ärztin freikommt. Das kannst du tun, wundervolle Zoe. Falls du dir nämlich darüber klar bist, welchen Preis du dafür zahlst. Ich kenne dich und deine Preise. So kommen Sie bitte, Frau Zoe, hier entlang. Sklave, ich werde euch trennen, ihr wisst es. Ja, König Sesostris. Hofft nicht, euch wiederzusehen. Ich weise Zoe aus. In ganz Großgriechenland hat sie nichts mehr verloren. Sie wird bis zu den Parthern müssen, um Asyl zu finden. Wir wissen das und hoffen trotzdem. Leukotris muss frei sein. So glaubt ihr an Veränderung? Ja, das tun wir. Diese Frauenzimmer vom Floß. Und ich haben sie wohl auch angesteckt. Sie sind gegangen und haben den König hochleben lassen. Nenne deine Bedingungen. Übermorgen geht ein Schnellsegler nach Parken ab. Den können Sie benutzen, Frau Zoe. Sie sind hiermit aus Lakros verbannt. Der Sklave Nikodemos wird von der Stunde ihrer Abreise an ein freier Mann sein. Allerdings die Insel Lakros darf er nicht verlassen. Kann Nikodemos bis zu meiner Abreise bei mir sein? Ja! Oder hältst du mich für so geschmacklos, von dir eine letzte Nacht zu verlangen? Wo ich ohnehin weiß, dass du sie mir abschlagen würdest, gleich ob ich dich foltere oder dir auf den Knien nachkrieche. Ich will niemanden mehr sehen von euch. Die Ärztin wird noch heute Abend frei sein. Lebe wohl, König Sesostris. Nikodemus, Geliebter, wir haben noch eine Nacht. Ja, Zoe, wir werden nicht weinen. Nein. Wir weinen nicht. Kreuser! Kreuser? Ist Kreuser hier, Bengel? Schreien Sie nicht rum, Herr Römer, sie ist nicht hier. Das glaube ich nicht. Ziehen Sie ab, das ist meine Hütte. Kreuser. Meine kleine Königin. Unterstehen Sie sich, sie so zu nennen. Geh beiseite, du Drecksbatz, fang Fische. Kreuser. Gehen Sie, Herr Gaius. Hier kommen Sie nicht vorbei. Denkst du, du kannst einem römischen Soldaten den Weg versperren? Oh. Oh. Ah, bleib liegen. Warum tust du ihm weh? Ich will sie nicht mehr sehen. Kreuser. Du römischer Teufel. Kreuser, warte. Bezaubernde Kreuser, nicht auf die Klippe, nein! Komm mir nicht zu nah! Kreuser, ich liebe dich! Verzeih mir doch, ich habe es aus Liebe getan! Aus Liebe! Komm von dem Abschuss fort! Komm! Tut man denn so Schändliches aus Liebe? Verzeih mir doch. Nichts, was aus Liebe geschieht, ist schändlich, meine Geliebte. Lass mich! Nein, bleibe! Meine Königin! Gaius, liebst du mich? Wie nichts sonst. Gaius, Ich weiß nicht, was ist mit der Welt? Ich liebe einen Römer. Ich bin einfach ein Mann, du einfach eine Frau, das ist alles. Nein, Gaius. Der arme Prinz Aristeus. Warum, Gaius, warum? Was hat er denn Böses getan? Nichts. Er war gut. Sicher. Und ich? Ich quäl mich. Ist es nicht meine Schuld? Nicht meine, nicht deine. Es kam eben so. Liebster, Liebster, was tust du? Liebster. Kommissar. Kommissar. Liebster. Auf die Augen brauche ich was. Er hat mich in der Sonne stehen lassen. Mir platzt der Schädel. Tut was gegen meine Kopfschmerzen. Wo ist meine Tochter? Kreuser! Kreuser, wo bist du? Kreuser ist in der Schilfhütte bei Nikos, soviel ich weiß. Und du, Leukotris, liebe Ärztin, lass mich ein bisschen bei dir sitzen und aufpassen, dass es dir gut geht und alles nach deinen Anweisungen geschieht. Nikodemus, wie gut. Deine Stimme klingt so sanft. Rede mit mir. Wo ist Zoe? Nicht hier. Ach ja? Und wieso bist du nicht im Palast? Ich wurde freigelassen. Wie? Nicht aufrichten. Du musst dich jetzt schonen. Wo ist Zoe? Du hörst es dir jetzt ganz langsam an, Leukotris, ja. Ganz in Ruhe. Was ist? Die Bauern und Fischer von Lakros schickten sich an, Dummheiten zu begehen. Dummheiten? Ja, Steine in den Königspalast zu werfen, um dich zu befreien. Du bist seit 30 Jahren ihre Helferin in der Not. Sie verzagen ohne dich. Oh, die lieben, törichten Leute von Lakros. Ja. Und damit es nicht um sie geschehen war, haben Zoe und ich einen Gang zum König getan. Und? Ich bin frei und sie ist fort. Nikodemus und Zoe. Zoe und Nikodemus. Das war nicht auseinanderzudenken. Und das für mich. Viele warten auf dich, auf deinen Rat und dein Wort, auf der Hochebene, in den Bergen. Lass sie nicht zu lange warten. Und du, Nikodemus, ohne Zoe, was willst du tun? Ach, ohne Zoe, weißt du, hat der Tod keine Schrecken mehr. Werde schnell gesund. Wir warten alle auf dich. Rebellische Umtriebe? Was für rebellische Umtriebe? Immer von der gleichen Sorte eigentlich. Hier auf der Insel und anderswo. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Den Leuten hier passt es nicht, dass sie in die Mine müssen und keiner da ist, der Wein, Korn und Oliven erntet. Und in den Schenken tanzen sie abends einen gewissen Tanz, den erfahrene Kenner solcher Situationen als Vorzeichen aufrührerischer Aktivitäten zu deuten wissen. Ja, und wieso habe ich das alles nicht gesehen? Ich nehme an, verehrter Herr Gaius Aruntius, weil Sie im Augenblick mit ganz anderen Dingen beschäftigt die sind. Die dich nichts angehen. Verdammt, ich wünsche deine Kommentare nicht. Vielmehr will ich wissen, wie geht es mit deiner Ärztin voran? Der König muss weg. Es konnte uns nichts Besseres passieren als dieses Zerwürfnis mit dem fast Göttlichen. So schmiede das Eisen. Ich werde so oder so meine Arbeit tun, Herr Aruntius. Zetegus, es gefällt mir nicht, dass du mich so siehst. Mit wildem Haar und geschwollenen Augen. Aber da du nun mal hier bist, sei willkommen. Ich bin gekommen, mich nach deinem Befinden zu erkundigen. Mein Befinden ist schlecht. Ich bin wehleidig und jammere und fluche und schimpfe den ganzen Tag über das, was man mir angetan hat. Ich bin es nicht mehr gewohnt, geprügelt und in einen Käfig gesperrt zu werden mitten in der Sonne. Aber weißt du, was mir geholfen hat, es zu ertragen? Die Statuette, die du mir gebracht hast. Der Gedanke an jene Zeiten, wo wir kämpften. Wie weit sind wir heute davon entfernt? Sind wir das wirklich, Schwester? Sind wir nicht beide davongekommen aus den großen Schlachten und haben unseren Frieden gemacht mit denen oben? Du als Klient eines großen Herrn, ich als Ärztin eines Königs. Wenn's viel ist, erreiche ich, dass die Leute in der Mine weniger geschunden werden. Dafür nun du selbst. Ja. Sesostris ist ein rachsüchtiger Hund. Weiter nichts. Ich denke, dass er Land und Volk von Lakros ins Verderben führt. Die Zeit ist reif. Reif? Wozu? Zu dem, was wir vor 30 Jahren in Italien begonnen haben. Tod den Herren! Bist du deshalb auf dieser Insel? Hast du vergessen, wie es endete? Blut und Tod und Asche. Nein, nein. Nichts, wobei ich die Leichen zählen und die Verwundeten zusammennähen muss. Lieber ein schlechtes Leben als ein guter Tod. Deine Aufgabe bei dieser Sache könnte auch eine andere sein, Ärztin. Eine, die alles Blutvergießen unnötig macht. Was meinst du? Du verstehst dich auf Tränke und Absurde jeder Art, nicht wahr? Auch solche, die sofort töten. Ich soll den König umbringen. Nein. Nein, Zetegus. Ich bin keine Mörderin. Denkst du auch noch so, wenn alle Untertanen dieses verbrecherischen Herrschers in den Minen draufgegangen sind? Ach, Bruder. In dem Augenblick, wo Sesostris tot ist, stürzen sich die Großmächte im Verein mit den Piraten wie die Aasgeier auf dieses Land und sein Gold. Lakros ist zu verteidigen. Ja, mit einem Wall von Leichen. Was ist denn besser, als Knechte des Königs zu verrecken oder glorreich im Kampf zu sterben? Zu leben, Zetegos, leben. Und wenn es nicht geht? Du quälst mich. Schwester Liebe. Ich bitte und fordere auch im Namen der Toten, auch im Namen deines Geliebten, den ich sterben sah. Nein, nein! Bedenke es, Rebellin von einst! Wer ist da? Was verbirgst du dich? Ich bin Dama, der ehemalige Sklave des Herrn Aruntius. Und ich habe mich nicht verborgen, sondern bin eben eingetreten. Ich bringe eine Botschaft für die Frau Ärztin. Verschwinde! Nein, Dama, bleib! Du musst mir Zeit lassen, Zetegus. Ich komme wieder, Ärztin. Was hast du mit dem Römer zu schaffen? Der ist kein guter Mensch. Das glaube ich, dass du das denken musst. Denn du kannst ihn nicht kennen. Was bringst du? Ein gesticktes Tuch von der Hochebene. Dama, so sehr hast du Vertrauen gewonnen, dass man dir solche Botschaften anvertraut. Weißt du, woher dieses Tuch kommt? Es hat etwas mit der uralten Göttin zu tun, die man die große Mutter nennt? Ja. Hatte sie noch andere Botschaften für mich? Nur diese, dass du es nicht versäumen mögest. Wer würde das wagen? Noch eine Stimme mehr zu all den anderen, die mich rufen und fordern. Ach, Dama. Wie ergeht es dir hier auf Lakros? Ich beginne, meinen Herrn zu vergessen. Das ist gut. Ja, es ist gut. Frau Ärztin, hüte dich und dein Kind vor den Römern. Mein Kind will ich wohl hüten. Aber es hütet sich selbst, dort bei Nikos in der Schilfhütte. Mögen die guten Götter fügen, dass es so ist. Was hast du? Ich habe manchmal Träume. Nikos. Nikos. Finde ich wohl Kreuzer hier bei dir? Nein, sie ist nicht hier. Warum denken alle, sie muss gerade hier in meiner Schilfhütte sein? Gibt es nicht genug Plätze auf Lacros, wo sie sich aufhalten kann? Man sah euch ja früher oft beieinander. Früher, ja. Das ist wahr. Du hast Kummer. Ja. Aber wenn ich dich ansehe, schäme ich mich fast dafür. Was man nicht gewinnen kann, schmerzt wie ein Verlust. Wie geht es dir? Bei Tag geht es mir gut. Ich habe zu tun. Schlimm sind die Abende und Nächte in dem leeren Haus. Sei nicht böse, wenn ich noch einmal frage, wo Kreuzer ist. Ach, Nikodemus, sie ist bei dem Römer. Das ist schlimm, Nikos. Wie hab ich versucht, sie zu halten? Alles war vergebens. Weiß es die Ärztin? Sie muss es nicht wissen. Sie hat ja genug an all dem anderen. Und ich glaube immer noch, Kreuzer kommt zu mir zurück. Du bist tapfer. Das sagst du, Nikodemus, der du gleich einem Heros... Ich finde nicht, dass da viel Heroisches dabei war, standhaft zu sein. Für eine Frau wie Zoe. Es gibt andere Dinge zu tun auf Lacros. Jetzt. Dinge, mit denen wir gegen die Römer wirken können. Sage mir, was zu tun ist, und ich springe ins Feuer. Rudere mich erstmal über die Bucht. Ich werde dir erzählen. Es schickt der fast göttliche König Sesostris, wahrer und alleiniger Herrscher von Lacros, durch mich an seine Leibärztin als Zeichen seiner Huld diesen Mantel aus Silberzindel, diesen Schmuck und diesen Beutel Gold. Den bitte ich mir zu quittieren. Es handelt sich um das aufstehende Gehalt des letzten halben Jahres. Ich bin also wieder in Gnade. Die Majestät will die Frau Archiata morgen zu einem kleinen Essen für die Gesandten der Großmächte sehen. Es geht um das Verkosten seiner Speisen. Welch Vertrauen. Aber sag dem größten König von Lacros, dass die Frau, der er eben noch nachsagte, sie trachte ihm nach dem Leben, leider keine Zeit hat morgen. Sie muss auf die Hochebene nach ihren Patienten sehen. Selbst wenn ihm was wehtäte, nun muss er warten. Das heißt? Das heißt, entweder ohne mich essen oder verschieben. Klar? Sonnenklar. Was gibt es da zu spotten? Sie sind zwar das impertinenteste Frauenzimmer, das ich kenne, aber Ihre Antworten gefallen mir. Also habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht, dass es dem gefällt. Mutter, ich muss mit dir reden. Meine Kleine, sieh mal, was mir der König da Schönes geschickt hat. Silber, Gold, Edelsteine. Willst du die Kette? Nein, Mutter, ich will mit dir sprechen. Ich muss auf den Berg, die alte Schwesternschaft und die große Mutter rufen nach mir. Sprich mit mir so viel und so oft du willst, aber warte, bis ich zurück bin. Du wirst es doch noch aushalten, wie? Ja, Mutter, ich halte es aus. Nimm doch die Kette. Ich brauche sie nicht. Ich auch nicht. Das Gold von Lacros. Ein Hörspiel von Waltraud Lewin. Wir brachten den dritten Teil, Die Falle. Dramaturgie Ulla Seher, Musik Herbert Höpfner. Es spielten Heide Kipp, Marie Gruber, Birgit Edenharter, Wolfgang Dehler, Arno Wischnewski, Hermann Bayer, Jens-Uwe Bogatke, Jan Spitzer, Dieter Montag, Christoph Matthias Lau und Wolf-Dieter Panse. Schnitt Monika Neugebauer, Ton Jürgen Meine. Regieassistenz Gunhild Wollermann, Regie Manfred Teubert. Das Gold von La Crosse. Hörspiel von Waltraud Lewin nach ihrem Roman Die Ärztin von La Crosse. Vierter Teil: Katastrophen. Bist du da, Meroe? Es ist so dunkel in deiner Hütte nach dem Licht da draußen. Ich bin's, die Ärztin. Zeit, dass du kommst, Schwester. Lang hast du gebraucht, bis in unseren Olivenhain. Der Ruf hat mich erreicht und ich bin da. Wenn auch widerstrebend. Alles ist verändert, Meroe, große Mutter und Dienerin der Göttin. Meinst du den Bund der Frauen? Auch den Bund der Frauen, ja. Die Riten, das Selbstvergessen, die wilden vorzeitlichen Bräuche in der Höhle. Es war unser Stolz und unser Leben, wenn wir beisammen waren. Heilende, Gebärende, Feuerhütende, Ackerbauende. Wir herrschten im Eigentlichen, doch nun, seit das Gold da ist, was vermag ich noch beim König, der mich misshandeln lässt und Zoe außer Landes weist? Man schleppt unsere Söhne in die Grube und die Ernte verdorrt auf dem Halm. Was soll der Bund der Frauen? Eine lange Rede hältst du da, Leukotris, und eine, die in vielem wahr ist. So lass mich darauf antworten. Du hast in allem Recht und Unrecht. Gedenke des Anfangs. Als wir uns zusammenfanden vor fast einem Menschenalter, da hatten einige von uns, du und ich und die kleine Zoe, erfahren, wie man ohne Herren lebt und ohne Furcht. Die anderen aber litten sehr. Da besannen wir uns auf die ältesten Wahrheiten der Welt, auf jene Zeit, wo die Frauen die sanfte Macht hatten, wo es weder Kriege gab noch Sklaven, wo Lieben und Fruchttragen mehr galt als Töten. So entstand der Bund der alten Riten. Als Wächterinnen über La Crosse, als geheime Herrscherinnen sahen wir uns. Und viel war möglich. Zoe hatte das Ohr des Königs. Du vermochtest manches. Die glücklichen Zeiten, ja. La Crosse lag fernab und war der Welt unbekannt. Aber jetzt? Die Zeiten sind vorbei, wo du dem Sesostris ein paar straffällige Hirten abschwatztest und wir dünkten uns groß. Schwester, wir brauchen Waffen. Es heißt wieder Herren gegen Sklaven, Arm gegen Reich. Du und ich, wir sind die Letzten, die damals in Latium dabei waren. Bedenk, wann es Zeit ist. Du überfällst mich. Du warst lange genug fern. Einst warst du eine große Kämpferin, sag mir, macht es dir vielleicht Freude, das Schwert zu nehmen? Wie du will ich Ernten nicht zerstören, aber tausendmal freudiger will ich kämpfen, als in Sklaverei vergehen. Große Worte. Große Dinge. Ach, Schwester. Es muss noch einen anderen Weg geben. Alle wollen das Gold. Alle werden La Crosse vernichten. Man muss abwarten, glaub mir. Ärztin, deinethalben sind Steine in den Palast des Königs geflogen. Deinetwegen musste Zoe fort. Wir lieben und brauchen dich. Tu nichts gegen uns. Ich will das Leben. Keine Waffen. Nichts, was Leben vernichtet. Dann bist du geschieden von unserem Bund. Wer den Kampf ablehnt, kann nicht unsere Vertraute sein. Hältst du mich für eine Verräterin? Du bist uns willkommen, wann immer du dich eines Besseren besinnst. Ja, um eure Verwundeten zu kurieren und eure Leichen zu zählen. Leb wohl, große Mutter. Ich dachte mir den Tag anders. Die Ärztin! Ist die Ärztin da? Was gibt es da, Ma? Bei der Mine. Der Berg ist eingestürzt. Viele sind verletzt. Hilf! Oh, der Jammer, hilf! Meroe, die Frage ist entschieden. Ich werde den Lebenden helfen. Was für ein Staub! Das ist vom Einsturz. Das Gestein ist zurückgerutscht in den Bauch der Erde und hat sie unter sich begraben. Und der Rauch? Da unten ist Feuer. Sie haben Fackeln. Die Erzbrocken werden mit Feuer gelöst. Sei gepriesen, Freund Dammer. Willkommen, Frau Ärztin. Bringt die Verletzten fort aus diesem Staub. So kann ich nicht untersuchen noch verbinden. Wir tragen sie in die Hütte. Viele sind im Berg verschüttet. Ist da noch Hoffnung? Ich bin der Aufseher hier. Ich weiß, Frau Leukotris, dass Sie der Majestät berichten werden. Sicher werde ich das. Aber es kann niemandem ein Vorwurf gemacht werden. Dieser alte Stollen war schon einmal geschlossen worden wegen der Rutschgefahr. Und? Der neue gab nicht so viel her, wie wir dachten, und die Majestät will Gold sehen. Der alte Stollen wurde wieder geöffnet? So ist es, Frau Ärztin. Dieser Leute Schinder. Nichts als die Fördermenge im Kopf. Ich muss mein Soll abliefern, meine Unzie pro Tag. Ich werde der Majestät berichten. Sei gewiss. Komm, Frau Ärztin, Sie werden sonst sterben. Ich komme. Kannst du mir helfen bei der Arbeit, Dama? Ich will es versuchen, ja. Da sind noch mehr. Nikos ist hier. Ja, und Nikodemus. Nikodemus? Nikodemus ist überall, um zu helfen, weißt du das nicht? Ärztin? Muss ich sterben? Du wirst dich hüten, eine solche Dummheit zu machen. Ich wollte, der König käme und sehe uns so. Wir scharren das Gold für ihn aus der Erde und nun liegen wir hier, halb oder ganz tot. Ich wollte, er sehe uns. Wie soll ich meinen Weinberg bestellen mit einem Arm? Sagst du ihm, dass Schluss sein muss mit der Mine? Verlasst euch darauf. Du stehst für uns ein, wir für dich. Haben wir dich nicht herausgehauen beim König? Habt ihr? Ja. Dank euch. Ich bin müde. Leukotris, Liebe. Nikodemus. Dank für deine Hilfe. Was ist an der Mine? Sie haben die Grabungen eingestellt, es ist nichts mehr zu retten. Den kleinen Nikos, den Zornigen, der große Reden schwang, habe ich schlafen gelegt. Für große Reden ist nicht die Zeit. Es ist schrecklich, was hier geschehen ist. Ja, einigen werden nun vielleicht die Augen aufgehen. Ich werde die Frauen besuchen, deren Männer da stumm unter den Laken liegen. Und ich werde ihnen sagen, weint nicht. Tränen gibt es genug auf dieser Insel. Zorn können wir brauchen. Zorn. Nikodemus, warst du bei Meroe? Bei Meroe war ich auch. Genügt ein solcher Anblick wie dieser hier nicht, euch vom Blutvergießen abzubringen? Ich denke, du warst eine vom Floß. Ärztin, willst du Lakros verlassen und vergessen? Sieh, ich habe Träume, in denen erscheinen mir Götter und Geister und die große Mutter. Sie sprach: Dama, sieh dies gepeinigte, taumelnde Land, die Goldküche des schwarzen Pluto, wo meine Söhne aus meinem zerrissenen Schoß kriechen, blind und erstickt und niederfallen wie entkörnte Hirse. Genug! Hört auf. Ich bin müde. Lasst mich nach Hause. Gruß der Ärztin. Zetegos, wie freundlich, dass du kommst, nach mir zu sehen. Die Sache am Berg, die Toten und dann noch das Gastmahl beim König. Du kommst vom König und er lebt? Ich habe einen Beruf für das Leben und gegen den Tod. Du wirst deine Ansichten ändern müssen. Müssen? Reicht es nicht aus, wenn man vom König der Insel deine Auslieferung nach Rom verlangt? Als Verbrecherin, deren Taten nicht verjähren? Diesmal wird sich Sesostris nicht weigern. Er hat zu viel am Hals. Und als Zeuge bin ich zur Stelle. Ich werde beeiden, dass du im Heer des Spartacus Italien unsicher gemacht hast. Aber du selbst warst doch auch... Ich war, bis ich umkehrte, um der Sache Roms zu nutzen. Das trug mir auch die Bekanntschaft mit deinem einstigen Geliebten ein. Ich hatte die Ehre, ihn zu verhören und ans Kreuz zu liefern. Zetegos! Ich, gutgläubige, verdammte Närrin, bin einem Spitzel aufgesessen. Geh! Du wirst deinen König vergiften, Sklavenärztin. Tust du es nicht, wirst du mit dem nächsten Schiff nach Rom überliefert werden, wo dich nach 30 Jahren endlich das Schicksal ereilt. Ich bin keine Giftmischerin. Gut, ich werde dir bis heute Abend Bedenkzeit geben. Du hast dich verspekuliert, mein Lieber. Reich mir den Ball da, bitte. Haben Sie nichts Besseres zu tun, als Ball zu spielen? Oh doch, ich habe. Vor allem, da du versagst. Sie hat Bedenkzeit. Ich sage dir, du hast dich verspekuliert. Du hast eins nicht mit eingerechnet. Diese Frau hat 30 Jahre lang als Freie gelebt. Sie ist furchtlos. Niemand hat angenommen, dass es einfach sein würde. Du hast gesagt, wenn sie vom Bergwerk zurückkommt, wird sie reif sein. Sie fällt. Sie fällt noch heute. Ich zweifle nicht an deiner Geschicklichkeit. Aber wie lange soll das noch dauern? Es gibt, wie ich vom Gesandten erfahre, Briefe aus Rom. Cäsar wünscht, dass die Aktion Lacros bald zu Ende gebracht wird. Es geht eben nicht immer alles so, wie Cäsar es wünscht. Es wäre natürlich sehr schön gewesen, wenn die Ärztin aus Empörung über die Schindereien der Mine sozusagen den fast göttlichen ins Jenseits befördert hätte. Die eleganteste Lösung. Warten wir bis morgen. Bis morgen. Schön. Höchste Zeit, dass man von dieser Provinzeinsamkeit wegkommt, zurück in die Hauptstadt, wo man in seinen Talenten gewürdigt wird. Dass es dem Cetegus so schwer fällt mit deiner Mutter. Wie meinst du das, Gaius? Wie ich sage. Meinst du, dass dieser Cetegus mit meiner Mutter... etwas vorhat. Nennen wir es mal so. Dieser fahle Kerl, der aussieht wie der Tod. Du bist ihm nicht sonderlich grün, was? Sieh mal da! Was denn? Das Dunkle da am Himmel. Der herbstliche Vogelzug. Sie fliegen jedes Jahr hier vorbei, vom Norden nach Ägypten. Weißt du, was das bedeutet? Nein, süße Kreuser. Sag's mir. Bald kommen die großen Stürme. Dann fährt kein Schiff mehr. Du wirst den Winter über hier bleiben. Kaum. Ich fühle mich gesund. Ich denke, alles wird vorher vorbei sein. Alles vorbei? Mädchen, was ist dir? Wie siehst du mich denn an? Ich werde sehr allein sein, wenn du fort bist. Ach, Mädchen. Meine kleine Närrin. Meinst du, ich fahre einfach so übers Meer? Sieh einmal. Ich wollte es dir erst heute Nacht geben, aber nun... Weißt du, was das ist? Das ist das Armband meiner Mutter, einer Römerin. Und jetzt, so, lege ich es um dein braunes Handgelenk, meine kleine Königin. Und damit bist du meine Sponsor, meine verlobte Braut, mit der ich nach Rom übers Meer fahren werde. Mit Kreuser, meiner Gattin. Nach Rom, als deine Gattin. Mach es ab, Gaius, bitte. Ich fühle mich gefangen. Es ist wie eine Fessel. Liebst du mich nicht? Ich liebe dich. Töchterchen. Schreckliches geschieht auf dieser Insel. Lakros brennt. Die Mine fordert Tag für Tag ihre Opfer. Und mich will man zu allerlei Dingen bewegen. Das Seltsame ist, dass beide Parteien in etwa das Gleiche von mir verlangen. Lass uns miteinander reden. Also, was ist es, Kreuser? Oder vielmehr, wer ist es? Nikos, denke ich doch. Nein, Mutter. Nikos ist es nicht. Nun sag mir noch, dass du dem anderen dieser römischen Schufte aufgesessen bist. Und die Komödie in unserer Familie ist vollkommen. Es gibt bessere Männer auf dieser Insel. Glaub mir. Nein, Mutter. Allmächtige Göttin, was soll das heißen? Ich bin deine Tochter. Ich stehe zu dem, was ich tue. Gaius ist ein Römer. Aber ich liebe ihn. Er hat niemandem etwas getan, was meine Liebe zu ihm verächtlich machen könnte. Und sieh diesen Armreif. Ich bin seine Sponsa, seine Verlobte. Arme Kleine. So lässt du dich einfangen. Wirf das Ding weg. Nein, Mutter, das kann ich nicht. Ich werde Gaius nach Rom begleiten. Da könnte es gut sein, dass wir das gleiche Schiff benutzen. Du auf dem Passagierdeck und ich im Laderaum in Ketten. Denn so will mich der liebreiche Herr Cetegos mitnehmen. Aber was immer mir auch geschieht, ich schwöre dir, ich werde verhindern, dass man ein freies Kind von Lakros als Konkubine nach Rom schleppt. Zu langen Vorreden haben wir jetzt keine Zeit, Frau Leibarzt. Majestät ist von einem Pfeilschuss verwundet, als er sich im Garten erging. Ich hoffe, niemand hat den Pfeil entfernt. Niemand. Gut. Der Schütze? Ein Unbekannter, keiner von der Insel. Der junge Römer Gaius Aruntius, der zufällig in der Nähe war, hat den Fremden in berechtigter Empörung erdolcht, sodass keine Fragen über die Hintermänner möglich sind, falls Sie verstehen. Und ob ich verstehe? Lass mir Zeit zur Untersuchung. Bereite alles vor. Ich verstehe auch. Willkommen, Frau Leibarzt. Nun, was hast du mir zu sagen? Majestät, du musst sterben. Wenn ich den Pfeil herausziehe, verblutest du. Wenn ich ihn in deinem Leib lasse, lebst du länger. Ist das deine Rache? Ich habe das Leben der Majestät zu bewachen. Jede Sekunde, die ich retten kann, werde ich retten. Na gut. Es gehört zum Spiel. Rede mit mir. Wie siehst du die Lage? Die Lage, Majestät? Nun, Rom hatte die Lust daran verloren, dass ein kleiner Inseldespot monatelang die Weltpolitik durcheinanderbrachte, dass sie den Lakros auf der Nase herumtanzte, dass sie buhlen mussten um unser Gold, dass ich der Herr war. Das glaubst du? Nun, wer schoss den Pfeil? Keiner deiner Inselbewohner. Siehst du. Was gedenkst du zu tun? Ich gedenke zu sterben. Oh ja. Aber vorher. Die Römer haben auf dich geschossen, das ist klar. Und sie haben etwas ausgeheckt. Wer erbt das Reich, um es ihnen zu schenken? Dein Bruder ist tot, du hast keinen Sohn. Kannst du mir folgen? Was nach meinem Tode sein wird, ist mir gleich. Sesostris. Was gilt dir dein Volk? Die alte Leier, dass du es nicht lassen kannst. Mein Volk, Steineschmeißer. Worauf zielst du? Bring das Königsspiel zu Ende mit einem letzten großen Zug gegen die Mörder. Mach ein Testament und setze das Volk von Lacros als deinen Erben ein. Auch eine Art, jemanden durch Heiterkeit zu töten. Gib Lacros seinem Volk. Du hättest deinen König abgegeben. Noch hoffe ich auf dich. Wir alle, Meroe, Nikos und Nikodemus und die Verbannte, die zurückkehren wird. Wir, königlich wie du, durch dich im Recht. Wir werden die Römer mit Waffen und Gesängen empfangen, mit Eisen und Steinen. Und mit unseren Leibern, wenn es sein muss, werden wir ihnen den Eingang verwehren. Sesostris, gib deinem Volk sein Land. Nein. Es kümmert mich nicht, wenn ich sie nicht verlieren sehe. Mach ein Ende. Du sollst verflucht sein! Der König ist tot. Der König ist tot. Sie sind alle schon geflohen. Herr Glaukos mit der Schatztruhe vorweg. Fahr zum Hades. Rachsüchtiger, machtgieriger, allzu kluger König. Wahrer und alleiniger Herrscher dieser Insel. Der Legat des römischen Volkes bittet, der Frau Archiata Leukotris seine Aufwartung machen zu dürfen. Was wollen Sie? Wollen Sie mir den Mord an Sesostris anhängen? Nein, Frau Leibarzt, dafür können wir Ihnen leider nicht danken. Das mussten wir dem Zufall überlassen. Zufall? Nun, ja. Lass die Toten ihre Toten begraben, heißt es nicht irgendwo so? Wir wollen das Erbe besprechen. Wir? Ihr Versuch, dem sterbenden König ein Testament zugunsten des Volkes von Lacros abzuschwatzen, war unnötig und ohne jede Aussicht auf Erfolg. Es gibt einen Thronerben. Aha. Thronerbe vermacht Rom sein Reich. Kenne ich den Mann? Es ist kein Mann. Hätte ich mir denken können, dass so ein Bluthund ein Mädchen nicht bloß zu seinem Vergnügen verführt, sondern dass auch noch eine staatspolitische Schurkerei dahinter steckt. Und welche Geschichte haben Sie dafür erfunden? Soll ich neuerdings die Geliebte des Sesostris gewesen sein, statt Zoe? Nun, was plausibel erscheint, das sehen wir auch. Kreusa ist das Kind der Leukotris und des königlichen Bruders Aristeus, den sie ja nicht ohne Grund Väterchen nannte. Es wird Zeugen genug geben, die das beeiden. Gewiss. Die beiden ersten heißen natürlich Cethegus und Gaius Aruntius. Aber warum hätte ich verschweigen sollen, ein Kind von Aristeus zu haben? Weil sie es bekanntlich mit dem Volk halten. Wie sollten sie die Dynastie stärken wollen? Ich bin überzeugt, eure Geschichte ist stichhaltig. Dafür habt ihr schließlich eure Leute. Sie sagen es. Wo ist meine Tochter jetzt? Die Königin Kreusa, Gattin des Gaius Aruntius, befindet sich im Gesandtschaftsgebäude. Kann ich sie sehen? Das ist der Grund meines Hierseins. Die Königin bittet ihre verehrte Mutter morgen Vormittag zu sich. Ihr müsst ihrer sehr sicher sein. An die ausländischen Herren hier im Land. Nach dem Tod des Tyrannen Sesostris und dem Erlöschen des Königshauses nimmt das Volk des Archipels die Regentschaft in seine Hand. Die Götter mögen uns schützen. Wir machen das Land mit allem, was sich darauf und darunter befindet, zu unserem Eigentum und erklären uns zum Herrn der Ölbaum- und Weinpflanzungen und der Goldader von Lacros. An alle Vertreter der ausländischen Mächte ergeht die Aufforderung, das Land binnen 2 Sonnenaufgängen zu räumen. Andernfalls müssen wir von unseren Waffen Gebrauch machen. Rüstet also eure Schiffe. Das souveräne Volk von Lacros. Das souveräne Volk von Lacros. Ja, ja. Also sprach der Zaunkönig zum Adler. Meine Herren, es wäre uns nun ein leichtes, gemeinsam das rebellische Völkchen zu befrieden. Andererseits möchte ich nicht verfehlen, darauf hinzuweisen, dass das Problem Lacros inzwischen ein spezifisch römisches geworden ist. Ich verstehe die Auffassung unseres Bündnispartners nur unvollkommen. Die etwas rabiate Lösung, der man das Problem Sesostris zuführte, war zwar nicht mit uns abgestimmt, entsprach aber immerhin noch gewissen Grundabsprachen zwischen Ägypten, Rom und Parthien für den Notfall. Weiteres Vorgehen in Sachen lakrisches Gold aber laut Beschluss und Willen meiner Königin nur in gemeinsamen Konsultationen. Auch ich begreife nicht, warum das Problem nun römisch geworden sein soll. Nur weil der Pfeil, ich meine, weil der Entdecker der Bluttat ein Römer war. Das Königshaus ist nicht ausgestorben. Es gibt einen legitimen Thronerben, eine Tochter des Aristeus. Sie hat gestern ihre Ansprüche auf Lacros in aller Form an Senat und Volk von Rom abgetreten. Gratulation! Ich werde meiner Königin in gebührender Form zu berichten wissen. Meine Mission auf Lacros ist beendet. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass die ewige Stadt mit dem Erbe des fast göttlichen Sesostris auch seine Schulden bei ägyptischen Banken übernimmt. Sie betragen 6 Millionen Sesterzien. Ich weiß, dass Sie investiert haben. Die Ansprüche der Bankiers werden selbstverständlich voll von uns gedeckt. Ich habe nichts hinzuzufügen, auch ich reise. Ach ja, noch eins. Vor einigen Tagen stürzte ein Stollen in der Mine ein. Wir kamen überein, unabhängig vom König, noch einen Bergbauexperten zum Gold zu schicken. Der Mann traf gestern aus Sizilien ein, in der Verwirrung des Tages beachtete ihn niemand. Vielleicht will ihn Publius Mazer wegschicken, vielleicht aber auch übernehmen und die Mine prüfen. Vorausgesetzt, er findet Leute für seine Bergarbeiten. Wunderbar, ich danke Ihnen für den Hinweis. Ich übernehme den Mann, das kann nie schaden. Und für Geld bekommt man bekanntlich alles. Auch Arbeiter auf einer rebellischen Insel. Gute Heimfahrt, meine Herren, und Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit dieses Sommers. Das Gold von Lacros, ein Hörspiel von Waltraud Lewin. Wir brachten den 4. Teil, Katastrophen. Dramaturgie Ulla Seher, Musik Herbert Höpfner. Es spielten Heide Kipp, Marie Gruber, Gertraud Klavitter, Wolfgang Dehler, Arno Wischnewski, Jan Spitzer, Dieter Montag, Christoph Matthias Lau, Hermann Bayer, Wolf-Dieter Panse, Rainer Luhn, Edgar Harter, Werner Riemann, Harald Popich und Georg Helge. Schnitt Monika Neugebauer, Ton Jürgen Meinl. Regieassistenz Gunhild Wollermann, Regie Manfred Teubert. Das Gold von Lacros. Hörspiel von Waltraud Lewin nach ihrem Roman Die Ärztin von Lacros. Fünfter Teil: Das Opfer. Wie ich höre, wohnt hier die Königin Kreuser? Mutter! Oh Mutter, bitte sprich nicht so zu mir! Meine arme kleine Tochter. Königin. Zu was für Eseleien lässt du dich hinreißen? Eins musst du mir glauben, Mutter. Ich wusste nichts davon, bevor ich Gaius heiratete. Du hast es mir ja nie gesagt. Aber sie haben ein Dokument gefunden, aus dem hervorgeht, dass ich auch die Tochter des Aristeus bin. Und das glaubst du? Ja, Mutter. Ich kann nicht glauben, dass mein Gemahl mich belügt. Dein Gemahl, ja. Dem du nun Lacros geschenkt hast. Mutter! Da habe ich mein Lämmchen auch noch selbst ans Messer geliefert. Sie sagten mir, Aristeus sei mein Vater und dass ich die Königin bin nach König Sesostris Tod. Wenn sie es wollen, wirst du es sein. Und keiner auf der Welt kann das Gegenteil beweisen. Mutter, bitte verspotte mich nicht. Wer auf der Welt, wenn nicht du, soll wissen, ob ich die Tochter des Aristeus bin? Deine Römer, mein Kind. Die wissen es besser als ich. Mutter, warum dies Geheimnis? Aber kleine Kreuser, welcher Beweis würde in einem Namen liegen? Dein Vater war ein einfacher, guter Mann dieser Insel. Bedenke dies, wenn du dein Land verschenkst. Ich habe nichts verschenkt, Mutter. Sprich nicht so zu mir. Alles, was ich besitze, gehört nach römischem Recht meinem Gemahl und er hat zu bestimmen, was ich tue und lasse. Ich liebe diese Insel, auch wenn sie mich von sich stößt. Aristeus starb, Nikos kann nicht mehr bei mir sein und du, große Ärztin, bist vielleicht einmal in der Woche meine Mutter, sonst hast du anderes im Sinn. Lacros soll leben. Besser die stärkste Macht hält schützend die Hand über die Insel, als viele Räuber reißen sie in Stücke. Und deshalb ist der Wille meines Gatten auch der meinige. Ach, ich verstehe. Es ist die gleiche Ansicht, nach der ich hier fast 30 Jahre gelebt habe. Besser ein Löwe als viele Schakale. Diese Meinung ist ein Irrtum, mein Kind. Komm zu dir, Kreuser. Ich liebe meinen Mann. Weißt du, was du in Rom sein wirst? Du wirst niemand sein. Du bist keine Römerin. Du hast keinerlei Rechte. Ja, Mutter. Aber ich gehe mit meinem Gemahl. Nikos? Nikos, wo bist du? Nikos! Du, Leukotris? Was zum Teufel machst du? Spielst du Versteck? Und warum ist deine Schilfhütte niedergebrannt? Die habe ich selber abgebrannt. Warum? Ich mochte sie nicht mehr sehen. Hier, wo ich mit Kreuser zusammen war. Ach, Nikos. Warum suchst du mich? Ich denke, wir Alleingebliebenen sollten zusammenhalten. Dein Gesicht ist mir Trost. Wenn du nur zu mir gekommen wärst. Auch brauche ich Helfer. Meine vornehmen Patienten sind nach dem Mord an Sesostris in heller Panik abgereist und meine Arzthelfer gleich dazu. Nun habe ich die Bergwachskranken allein zu versorgen. Ich komme. Aber ich bin nicht allein. Jemand ist da im Schilf. Wer? Ich. Dama. Mein Herr will nach Rom zurückkehren, aber ich nicht mit ihm. Ich habe ihn versteckt. Braver Junge. Ihr wisst, dass das Asyl des Äskulap-Tempels in meinem Sanatorium heilig ist? Dama wäre nicht der Erste, der es nutzt. Bring ihn bei Nacht zu mir, falls er wirklich auf Lacros bleiben will. Nie wieder werde ich Sklave sein, nachdem ich die Luft der Freiheit geatmet und die Freundlichkeit guter Menschen erfahren habe. Lieber Dama, Es wird demnächst auf Lacros viel gefährlicher zugehen als in Rom. Ich fürchte mich nicht. Das Schiff jedenfalls, das heute Nacht abgeht, besteige ich nicht. Heute Nacht, meinst du? Heute Nacht? Junge, mach keine Dummheiten. Bleib in meiner Nähe, hörst du? Ja, ich hör's. Lass mich einen Augenblick mit Dama allein. Geh voraus. Sag mir, dein einstiger Herr, wie ist er? Für mich war er ein römischer Stutzer, über den man bestenfalls lachte. Nun ist er der Mann meiner Tochter. Du kennst ihn. Du warst sein Sklave. Oh, arme, gütige Ärztin, verzeih mir. Ehe ich hierher kam, hatte ich weder Worte noch Gedanken. Als ich sein Sklave war, wie konnte ich ihn da sehen? Er war mein Herr. Kann ein Hund seinen Herrn beschreiben? Ich kann dir sagen, wie seine Nasenlöcher aussehen, denn ich sah sein Gesicht meist von unten und dass sein Bart am schwersten unterm Kinn zu rasieren ist und welche Handbewegung er macht, damit ich gehe. Aber wie er ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, er hat viele Frauen geliebt und ob sie weinten oder lachten, er ging fort. Nun ja, solange sie die Königin des goldschweren Lacros ist. Goldschwer? Aber Lacros ist nicht mehr goldschwer. Wie meinst du das? Die Goldader wird versiegen. Wer sagt das? Ich habe es geträumt. Aber auch die große Mutter hat es geträumt. Sie sagt, man habe die Erde durchforscht und befunden, dass es übel ausschaut da drin. Seltsam. Komm, wenn es dämmert, in das Tempelasyl. Hörst du? Ja, gütige Ärzte. Lass dich nicht stören, Zetegus. Von dir gewiss nicht, Leukotris. Also? Ich habe dir einen Handel vorzuschlagen. Ich höre. Um es kurz zu machen, mit der Mine scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Das Gold wird versiegen. Rom wird kaum Gewinn aus der Insel ziehen können. Zetegus, die Sache ist, wie sie jetzt aussieht, zu deinem Nachteil. Man schleppt meine Tochter nach Rom, und was nutze ich dir als Königinmutter? Ich biete mich dir zum Tausch gegen Kreuser an. Weiter. Wir werden sie so verstecken, dass kein Römer sie entdeckt, bis der Goldzauber vorbei ist. Dafür verspreche ich, dir aufs Schiff zu folgen wie ein Lamm. Sehr schön. Und was gebe ich dir dafür? Meine Tochter. Du gibst sie Lacros zurück. Gut. Ich bin einverstanden. Du kommst zu mir aufs Schiff. Die Götter sind gnädig. Was meinst du, erwartet dich als erstes, wenn du das Schiff betrittst? Du schweigst? Nun, ich kann es dir sagen. Schafschur, meine Schöne. Schafschur. Die Stunde ist da, von heute an und immer bist du in meiner Hand. Warum bin ich dir so verhasst? Warum, fragst du? Es ist nicht einzusehen, warum Tausende damals in Rom an den Kreuzen hingen und du hier ungestraft als Freie lebst. Ich hasse nicht, ich strafe nur. Ich bin ein Diener Roms. Tu mit mir, was du willst, aber erwarte nicht, dass ich mich nicht wehre. Auch gut. Geh jetzt. Und meine Tochter. Arme Närrin. Wie töricht von dir, mir etwas anzubieten, was ich längst habe. Denkst du, man verschont dich als Königinmutter? Du gehörst mir. Übrigens, Aruntius und Kreuser sind bereits vor einer Stunde in See gestochen. Schon fort? Du erbärmliche Kreatur. Das rote Gold geht zu Ende. Was dann? Was geht mich die Mine an? Du bist in meiner Hand. Nikodemus? Sie sagten mir unten, dass du dich auf dem Dach deines Hauses zur Ruhe gelegt habest. Ja, Wir haben einen schönen Mond heute Nacht. Darf ich mich zu dir setzen? Ich wundere mich, dass du das willst, ehrlich gestanden. Gehörst du nicht auch zu denen, die mich schon für eine Verräterin halten? Niemand hält dich für eine Verräterin, Leukotris. Ich dachte nur, weil nun auch dein Liebstes übers Meer gefahren ist, so wie das meine, ich sollte mich vielleicht für einen Augenblick zu dir setzen und deine Hand halten. Ihr wisst es also schon. Ja. Es war ein süßer Augenblick, Nikodemus, als ich dachte, ich könnte mein wertloses Leben eintauschen für ihres. Eine Art Gerechtigkeit. Scham und Zittern vor diesem entsetzlichen Mann. Sieh einmal, diese Tonfigur, die Mithras-Statuette, mit der er mich betrog und sich in mein vertrauensseliges Herz einschlich, die meinem Geliebten gehört haben sollte und doch eine Fälschung ist. Ich habe sie immer noch. Aber vielleicht kann uns Erinnerung beflügeln? Ich glaube, ja. Ich rede Unsinn. Wie? Nein. Danke, dass du meine Hand gehalten hast. Gute Nacht. Gute Nacht, Frau Ärztin. Rebellenmädchen von einst. Von einst? Wer weiß? Sei so gut und sieh einmal nach Dama und Nikos. Sie sind bei mir. Dama habe ich gesprochen. Nikos sah ich nicht. Nicht? Ich glaube, man muss auf ihn achten, sonst macht er Dummheiten. Ich kümmere mich. Noch mehr Besuch? Ich bin es. Glaukos. Nanu? Ich dachte, Sie sind längst außer Landes. Quält Sie neuerdings Galle oder Niere? Als Erbstück des Königs sozusagen. Weil Sie mich aufsuchen, noch dazu bei Nacht und Nebel? Ich war mir klar darüber, dass ich hier bei Ihnen einen schweren Stand haben würde. Aber zu wem soll ich gehen? Seien Sie so gut, mich anzuhören. Von mir aus. Es sieht schlimm aus, Frau Leibarzt. Heute hat mir der römische Legatus Marzer versehen mit mächtigen Vollmachten den Schlüssel aus der Hand gerungen, zum Zweck einer Inspektion, wie er behauptete. Leider war diese Inspektion einer Kontribution erschreckend ähnlich. Man schleppte das Förderergebnis des Sommers davon. Alles gehortete Gold und alle Münzen. Wie es heißt, um Lacros bei den ausländischen Banken schuldenfrei zu machen. Ich weiß nicht, warum Sie mir das erzählen, Herr Schatzmeister. Wenden Sie sich mit Ihrem Problem an die Königin Kreuser, von deren Existenz Sie sicher schon gehört haben. Sie sollten mich nicht verspotten, Frau Leibarzt. Ich erwähnte ja wohl die Vollmacht des Gesandten. Man behauptet, im Namen der Königin zu handeln. Gut, gut. Wollen Sie mich für die Taten meiner Tochter verantwortlich machen? Ich habe ihr keine Ratschläge erteilt. Ich verstehe Ihre Bitterkeit, Frau Leukotris. Aber sollten wir uns nicht zusammentun, um zu retten, was zu retten ist? Was ist zu retten, Herr Minister? Und für wen? Das sind zwei Fragen. Die zweite zu beantworten dürfte leichter fallen. Für Lacros. Was verstehen Sie unter Lacros? Alle, die nicht Römer sind. Auch die Fischer? Die Bauern? Die Bergleute dieser Insel? Auch die. Bemerkenswert. Und meine erste Frage, Sie sagten, die Schatzkammern seien leer. Das ist richtig. Die Schatzkammern sind leer. Aber ich wäre ein schlechter Geldmann, wenn ich nach dem letzten Rückhalt nicht auch noch den allerletzten Rückhalt besäße. Hier habe ich eine Schatulle. Was enthält sie? Rohgold und Kleinodien im Drittel des Wertes, der entwendet wurde. Der letzte Schatz von Lacros. Der Schatz von Lacros, lieber Herr, steckt unter der Erde. Leider. Damit fing der ganze Ärger an. Aber immerhin. Und nun? Wollen Sie diese Schatulle auf dem Dach meines Hauses stehen lassen? Sie haben es erkannt, Sind Sie verrückt, Herr? Frau Leibarzt, ruhig Blut. Ihr Haus ist nun einmal im Augenblick der einzige Platz auf der Insel, der in gewissem Grade sicher ist. Denn Sie sind die Mutter der Königin. Und Sie sind die verantwortungslos. Nein, nein. Nehmen Sie nur Ihren Staatsschatz wieder mit. Ich bin ungeeignet für Konspiration. Auch ich, Frau Archiater, bin für dergleichen denkbar ungeeignet. Ich bin ein Mann der Zahlen, aber die Verantwortung für Lacrosse wird keiner von uns los. Was gedenken Sie zu tun? Ich vermute, Sie schiffen sich nach Griechenland ein und suchen einen anderen Herrn unter den kleinen Despoten. Ich bleibe auf Lacrosse. Möglich, dass man mich braucht. Wer sollte Sie brauchen? Es gehen da so Papiere um. Glaukos, rechnen Sie sich für die todesmutigen Narren des Dekrets von Lacrosse auch nur die geringste Möglichkeit eines Erfolgs aus? Ach, ich glaube, es geht dabei nicht um den Erfolg. Aber gut, ich möchte dann gehen, Frau Leibarzt. Und die Schatulle, ich will sie nicht haben. Er ist weg. War das Glaukos? Ja, er war es. Was führt dich her? Ich wollte nach dir sehen. Ach, große Mutter. Große Kriegerin, müsste ich vielmehr sagen, wenn ich dich so sehe, mit Speer und Schwert bewaffnet. Ja, Meroe, mir schlug alles fehl. Ich habe versucht, von dem sterbenden König die Freiheit für die Insel zu erreichen. Stattdessen habe ich eine römische Königin in die Welt gesetzt. Meroe, Kreuser ist schon unterwegs, hat Lacrosse verlassen. Fährt nach Rom. Verräter haben einen schrecklich dünnen Hals, heißt es. Schwester. Nein, lass nur, Meroe. Lass nur. Und ich schwöre dir, die Waffen lege ich nicht eher ab, bis... Hör auf! Ich kenne das. Bis keines Römers Fuß mehr auf lakrischem Boden weilt oder keines Lakriers Fuß mehr auf dem römisch gewordenen Boden. Euer Dekret hätte besser sein können. Das wäre es. Hättest du es mit abgefasst. Ja. Meroe. Soll ich irgendwas verstecken auf dem Klinikgelände? Waffen? Leute? Ich sage, das würde ich brauchen. Aber wir bitten dich nicht. Du musst selber wissen, was du tust. Danke, Schwester. Danke. Schau mal die Schatulle dort. Darin befindet sich der Rest des Staatsschatzes von Lacrosse. Willst du sie haben? Ich nehme nicht an, dass du scherzest jetzt. Nein. Nein, nein. Glaukos wollte diesen Schatz los sein. Oh. Bewahr ihn gut. Wir werden ihn brauchen. Frau Ärztin! Frau Ärztin! Die Römer jagen einen Menschen. Da! Wahrhaftig. Und sie wagen es auf meinem Gebiet. Dama. Geh. Wer immer nur kann, soll aufstehen und sich bewaffnen. Schnell, hörst du? Ja, Frau Ärztin. Denken die, sie sind schon Herren im Land. Hier bin ich die Hausherrin. Wer ist der Verfolgte? Nikos ist es. Was? Es ist Nikos. Was hast du angestellt, Junge? Du blutest. Ich bin über die Mauer. Bei den Römern. Ich wollte noch einmal Kreuser sehen. Sie war schon fort. Macht alles zum Verbinden fertig. Ich muss erst diese römischen Dummköpfe abfertigen. Leisten Sie keinen weiteren Widerstand und geben Sie den flüchtigen Rebellen heraus. Hier gibt es keinen flüchtigen Rebellen, Centurio! Das wird sich zeigen! Geben Sie den Weg frei! Dies Gebiet hier ist dem Eskul abgeweiht! Sie haben das Tempelrecht verletzt! Wir werden uns zu verteidigen wissen! Dama, sorgt dafür, dass die Tore geschlossen werden! Ich müsste mich sehr täuschen, wenn nicht spätestens morgen früh der Tanz richtig losgeht. Ich habe keine Zeit, mein Lieber. Ich sagte doch, ich habe keine Zeit. Was wollen Sie denn? Ich wollte fragen, mit welchem Schiff die Frau nach Rom gebracht wird, damit ich die Überwachung persönlich übernehme. Von welcher Frau reden Sie denn? Von der ehemaligen Leibärztin Leukotris, der Sklavin und Rebellin. Mann teurer, so eine Frau gibt es nicht. Es gibt nur die Mutter der Königin Kreusa. Und abgesehen davon, es läuft vor den Herbststürmen nur noch ein Schiff aus. Wenn Sie mit nach Rom wollen, packen Sie und halten Sie sich im Hafen auf. In Anbetracht Ihrer guten Dienste will ich sehen, dass für Sie eine Kabine reserviert wird. Ich verlasse die Insel nicht ohne die Frau. Meine Aufgabe ist es, treu dem römischen Staat zu dienen und die letzten Anhänger der Spartakus-Rebellion zur Strecke zu bringen. Höchst lobenswerte Maximen, Teuerster. Nur sehe ich nicht ein, warum Sie mir das jetzt erzählen. Ich habe andere Sorgen, sagte ich es nicht. Außerdem, hier wächst eine neue Sorte Rebellen heran. Wenn sie wieder dabei ist, dann können wir sie noch früh genug ans Kreuz hängen. Ich reise nicht ohne die Frau. Dann lassen Sie sich von den Aufständischen totschlagen, wenn Sie wollen. Ich habe zu tun, Sie entschuldigen mich. Leukotris, mach auf! Sie hat sich wahrhaftig verschanzt wie in einer Festung. Sehen Sie nur, Herr Glaukos. Sehr weise. Mach auf, alte Rebellen! Freunde sind's und mit guter Botschaft. Eure gute Botschaft besteht sicher aus den Verwundeten einer gerade noch gewonnenen Schlacht. Schwesterchen, rede nicht, sondern schärf deine Augen, schau zum Horizont und sag mir, was du da siehst. Abziehende Schiffe. Richtig. Nun kannst du zwar von hier nicht den Hafen sehen, aber du kannst uns glauben, dass er leer ist. Die Sperrketten sind bereits aufgezogen. Ich verstehe kein Wort. Leukotris. Die Römer sind abgezogen. Sie sind fort, als habe man sie weggeblasen. Alle? Bis auf einen, den man in den Klippen fand. Er hatte Gift genommen, da ihm seine Pläne nicht glückten. Cethegus. Was sagst du? Ach, nichts. Es ist gut, dass er tot ist. Aber bis jetzt verstehe ich gar nichts. Ein Wunder. Ja, ein Wunder. Herr Glaukos, zeigen Sie es vor. Nikos, Dama, kommt und erlebt das Wunder mit. Hier ist es, in meinem Schutz. Ein Bergbauexperte aus Sizilien. Angefordert von den Parthern, übernommen von den Römern. Sehr zu ihrem Leidwesen. Jetzt unser Gast. Hermes, mein Name. Angenehm. Hermes? Ja, wie der Gott. Tut mir leid, ich kann auch nichts dafür. Aber er ist ja betrunken. Daraus kannst du ihm wirklich keinen Vorwurf machen, Leukotris. Die guten Mädchen von Lakros haben ihn mit ihrem vorzüglichen Wein bewirtet. Als Lohn für die gute Botschaft. Wenn ich nur wüsste, was daran gut ist. Würdest du vielleicht wiederholen, was du dem Römer erzählt hast? Was stimmt? Es ist kein Gold mehr in der Mine. Total erschöpft. Was? Ich wusste es immer. Auch ich hatte nachforschen lassen. Kein Gold? Freunde! Na, ihr gefällt es wohl auch nicht. Doch, das ist die Freude. Der römische Herr war recht ungehalten, das muss man sagen. Er wollte mich fast prügeln. Aber kann ich Gold in den Berg zaubern? Was vorbei ist, ist vorbei. Nichts Nennenswertes mehr zu holen. Nichts Nennenswertes? Du liebe Zeit, die paar Krümel. Er wollte im Frühjahr noch einen anderen Gutachter herbeiziehen. Kann er. Ich verstehe mein Handwerk. Erlaubst du, dass ich dich küsse, Hermes? Ja, mich haben schon viele schöne Mädchen geküsst und bewirtet auf der Insel. Also, dieses negative Gutachten, das ist der Erfolg meines Lebens. Freunde, kommt herein. Ich will den besten Wein aus den Kellern holen lassen. Nikos. Bleib bei mir. Und hoffe. auch wenn unsere Schiffe nicht so bald umkehren werden. Nun ade, Pathos, Heroismus, Todesmut. Statt einer Tragödie findet eine Farce statt. Und wie es sich gehört, sind die großen Herren die Angeschmierten. Gerade hatte ich mich auf kriegerische Aktionen eingestellt. Da kommt Hermes und alles ist anders. Ein einziges Mal jubelt ein Volk auf, weil es arm ist. Die lakrische Erde hat nicht mitgemacht beim Goldrausch. Roms Gesandter hat das letzte Schiff genommen und blamiert sich vor Cäsar. Im Frühjahr schicken sie vielleicht noch einmal Experten. Die haben andere Sorgen. Wenn auch meine Tochter ihnen Lacros garantiert. Vergessen wir nicht, Rom hat mit ihr die Schulden des Königs geerbt. Ja, als Draufgabe. Möge es ihnen wohl bekommen. Freunde, wir haben einen Winter lang Zeit. Lasst uns die Ernte einbringen. Die Oliven sind leidlich und das Korn stand nicht schlecht. Wir werden leben können. Wir werden Zeit haben. Was meint ihr, Frauen vom Floß? Ob wir bis zum Sommer lernen, uns selbst zu regieren? Leicht wird das nicht. Man wird frei sein auf Lacros, aber arm. Frei? Aber die größten Hungerleider zwischen Alexandria und Korinth. Vielleicht ein bisschen Gold im Berg. Keine Krume. Das Gold von Lacros. Ein Hörspiel von Waltraud Levin. Wir brachten den fünften Teil, Das Opfer. Dramaturgie Ulla Seher, Musik Herbert Höpfner. Es spielten Heide Kipp, Marie Gruber, Gertraud Klavitter, Jens-Uwe Bogatke, Christoph Matthias Lau, Dieter Montag, Hermann Bayer, Arno Wischnewski, Wolf-Dieter Panse, Jörg Noche und Otto Schröder. Schnitt Monika Neugebauer, Ton Jürgen Meine. Regieassistenz Gunhild Wollermann, Regie Manfred Teubert.